Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Ich hoffe, heute mal zu dritt. Ich hoffe, man hört uns. Der Ausschlag ist auf jeden Fall vorhanden, aber das sagt ja manchmal nicht so viel. Juckt er denn? Ob der Ausschlag juckt? Ja, der juckt total. Und um das direkt so groß zu lassen, ich begrüße auch, also heute gibt es bei uns die Top 10 des Spaziergangster-Rap mit allen euren Lieblingshits. Oh je. Warum hast du uns das nicht vorher gesagt? Dann hätte ich was eingeübt. Ja, aber Mars, du wolltest mir doch mal deinen Helikopter ausleihen. Wie sieht das aus? Ja, ich wehre mich mit aller Kraft dagegen, dass die imperialistischen Erdbewohner den roten Planeten einnehmen. Und ich finde es nicht gut, wenn hier ohne mich zu fragen Helikopter geflogen werden. Ja, das kann ich nicht. War ja nur kurz. Ja. Sonst wären meine Abwehreinheiten auch da gewesen. Der Flug war zu kurz. Was haben wir denn hier? Ein Wall of Text? Ja. Hier haben wir die Ulrike Meinhof. Die habe ich mir diese Woche nochmal durchgelesen. Stand in gekürzter Form in diesem wunderbaren Buch, was ich jetzt jede Woche schillen muss. was da heißt, die Raff hat euch lieb. Das hat dich wirklich begeistert, ne? Ja, ich bin ja immer noch dabei. Ich habe es immer noch nicht ganz durch, aber es ist wirklich, ja, es öffnet einem echt die Augen. Es ist ein ganz wichtiges Buch im Moment, damit ihr auch alle woke werdet. ja, auf jeden Fall ist das hier der berühmte Text, den die Frau Meinhof hat leaken lassen an den Spiegel, nachdem sie in den Untergrund gegangen ist. Und mit dieser berühmten Formulierung, dass man also auf die Polizei auch schießen müsste. Und es fängt, also das, dieser Absatz hier bezieht sich auf die Linken, die da noch nicht verstanden haben, dass man jetzt quasi sich bewaffnen müsse und das mit dem Proletariat in der Revolution, das könnte man ja auch noch anschließen. Und es geht dann hier halt eben weiter mit den Black Panthers. Und das war sowas, was ich vorher noch nicht wusste und was mich jetzt so ein bisschen hat aufhorchen lassen. Denn die Black Panthers werden hier herangezogen, um also zu rechtfertigen, dass die Polizei eben ganz furchtbare Schweine sind, wie man hier liest. Also es gibt ein Problem bei uns, wo man eigentlich immer wieder staunt, wenn man darauf stößt. Das ist ganz klar, dass wenn über die Black Panthers berichtet wird, die Polizei Pigs genannt werden, mit dem englischen Wort Pigs. Dass man das übernimmt und dass man es richtig findet. Wohingegen immer wieder das Problem auftaucht, dass wenn man es hier mit den Bullen zu tun hat, argumentiert wird, die sind ihrer Funktion nach natürlich brutal, ihrer Funktion nach müssen sie prügeln und schießen und ihrer Funktion nach müssen sie Unterdrückung betreiben. Aber das ist ja nur die Uniform und es ist nur die Funktion und der Mann, der sie trägt, ist vielleicht zu Hause ein ganz angenehmer Zeitgenosse. So dass in der Auseinandersetzung, wenn es zur Auseinandersetzung mit den Bullen kommt, immer wieder die Leute unsicher sind. Und das, wo sie gar keine Schwierigkeiten haben, bei den Panthers, deren Wort für Bullen, nämlich das Wort Schweine zu übernehmen, nicht anwenden auf die Polizei, die ihnen selber auf der Straße begegnet, mit der sie es zu tun kriegen, die sie einsperrt und die sie zusammenknüppelt und die in Berlin ja auch schon geschossen hat. Das ist ein Problem und wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine und wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch. Und so haben wir uns nicht mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und es ist überhaupt, es ist falsch überhaupt mit diesen Leuten zu reden und natürlich kann geschossen werden. Das ist ja das berühmte Zitat. Ja, und so weiter und so fort. Kapitalismus, Imperialismus bekämpfen und Theorie zur Praxis machen, fand ich auch eine interessante Formulierung. Ihre Theorie, die richtig ist, aber in der Praxis natürlich zu sein, davon auszugehen, dass die Polizei als Repräsentant des Systems, ja genau, dieser Absatz hier war so wichtig wegen dem System, ne? Das System ist ja ganz böse, die Kriminalität des Systems verteidigen und repräsentieren, das tut die Polizei. Ja, und da musste ich direkt denken an strukturell, ne, strukturell alles hier, Black Lives Matter und so weiter und so fort, was uns jetzt allen vor Augen führt hat, wie strukturell alles ist. Und ja, also da gibt es gewisse Parallelen, würde ich mal sagen, ne? Wir hatten ja auch diese Woche jetzt das Urteil gegen den Herrn Chauvin, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Aber ja, wollte ich jetzt auch nicht zu doll einsteigen in das Thema. Bin mal gespannt, was da noch weiter wird. Aber wir hatten ja hier auch schon diese Sachen gezeigt, wo da ja im Endeffekt der George Floyd, bevor er da am Boden lag, schon über Atemnot geklagt hat. Und ja, wichtig ist auch halt in diesem Zusammenhang, was sie daraus halt gemacht haben, nämlich dieses ewige nach dem Motto, hier ist der Beweis, ne? Das System ist böse und das System muss überwunden werden. Und das ist halt eben was wir hier schon bei der Ulrike Meinhof finden, die dann halt entsprechend da abgetaucht ist und Gewalt gemacht hat. Und das hat mich dann auch wieder erinnert an diese andere Dame, die da jetzt letztens abgetaucht ist, wo es ja auch von etlichen Leuten irgendwie hieß, von wegen so, ja, aber dass die Nazis, gegen die sie da vorgehen wollte, die waren doch viel schlimmer und so. Und vielleicht ist sie ja auch abends, wenn sie zu Hause ist, eine ganz nette Person. Ja, genau. Und das, da gibt es auch wieder Parallelen, weil was halt auch in dem Buch Die Raff hat euch lieb, da auch gezeigt wird, ist die Replik, die es damals gegeben hat, auf dieses hier von der Meinhof. Da waren durchaus auch Leute dabei, jetzt auch vom linken Lager, die zum Beispiel sich daran gestört haben, dass sie ja hier, also dieses ist ja quasi, sie ist in den Untergrund gegangen, nachdem sie den Bader befreit hat. Hier wird ja auch das gerechtfertigt mit, ja, der ist halt ein Kader und den muss man dann halt befreien. Und wo die Leute dann sagen, so, ja, und der ist jetzt ein Kader und das ist jetzt unglaublich wichtig für die gesamte Revolution und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, ja, dafür war das jetzt notwendig, dass sie ja nicht nur da auf Polizisten geschossen haben, um den zu befreien, sondern das war in so einer Bibliothek, wo sie den da befreit haben, wo sie halt, halt erwirkt haben, dass er da mit hin durfte, unter Bewachung dann, um da mit der Meinhof quasi an einem Buch zu arbeiten. Das war so der Vorwand, unter dem sie das da hingekriegt haben. Und dieses unglaubliche Schweinesystem der Bundesrepublik Deutschland hat dem Strafgefangenen das dann halt erlaubt, dass er damit hingehen darf in die Bibliothek, um an einem Buch zu arbeiten. Na, das ist ja mal unmenschlich, ne? Also wenn das kein unmenschliches System ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Und das, ja, also das, was denn dann die Rechtfertigung dafür wäre, dass die da von der Bibliothek Angestellte da auch verwundet wurde in diesem Zusammenhang, was das dann irgendwie, wie war das dann da irgendwie? Und das hat mich halt erinnert an diesen, was war das, diese Dame jetzt, die neuere, die hatte doch auch irgendwo in einem Bauhaus oder so da irgendwie beklaut. Im Dingsbums, wie nennt man das? Nicht Bauhaus. Die hatte Hämmer Baumarkt. Aus dem Baumarkt geklaut. Ja, genau. Genau, ja. Und das war dann wahrscheinlich auch ein Nazi, dem sie das geklaut hat oder so. Ja, natürlich. Der arbeitet ja für ein Nazi-System. Ja, wahrscheinlich. Mit dem. Das ist das Schöne, wenn du alle, die anders sind, als du entmenschlichen kannst, hast einen guten Stand, sag ich jetzt mal. Ja, der hat es ja nicht anders verdient. Warum hat er nicht freiwillig für die gute Sache die Hämmer gespendet? Also bitte. Ne? Ist doch alles klar. Ja, vielleicht hätte sie einfach mal bei der evangelischen Kirche nachfragen müssen. Da kommen wir gleich noch zu. Tja, und natürlich darf man hämmern. Ja, aber nicht nach 22 Uhr. Ja, Lärmbelästigung, gell? Ja, genau. Und hier sehen wir jetzt den längsten Twitter-Thread der Welt, würde ich mal fast sagen. Also, das ist mich gar nicht drauf klargekommen. Es gab ja diese Woche diese Aktion von den Schauspielern, die da verschiedene Videos gemacht haben, wo jeder für sich, wo es halt jetzt um die Notbremse geht. Und Ja, und die Leute, die halt der Meinung sind, dass man halt wirklich alles dicht machen soll, auch wenn sie hier meinen, dass sie wären nicht richtig repräsentiert gewesen, was natürlich bei einer Satire jetzt auch nicht unbedingt beabsichtigt ist, aber naja, ich meine, im Endeffekt wollt ihr ja alles dicht machen. Also ich verstehe es nicht ganz, weil was meint ihr sonst, was dieses Zero-Covid-Ding oder was bedeuten soll? Das ist doch nur von wegen so, ja, aber die Leute gehen ja immer noch in die Arbeit und deswegen leiden wir ja alle und so. Für das Schweinesystem, Ja. weil die für das Schweinesystem arbeiten gehen. Genau, so ist das wohl. Und Was? Ich habe jetzt ganz ehrlich, war so Covid-müde diese Woche, dass ich mir die Videos der Schauspieler nicht angeguckt habe. ja, ich habe so anderthalb geguckt, halt das von dem Ja. Liefers. Das musste ich mir auch irgendwie Was? zwei, Was? dreimal angucken, bevor ich es überhaupt verstanden habe, was er da meinte. Also, das, Was wird denn da im Endeffekt gesagt? ja, also bei dem Liefers sagt er halt, ja, also das, wo, ich kann es gar nicht genau wiedergeben, aber das, woran sich die Leute halt stören, auch dieser Herr Park hier, ist halt dieses Ding mit der Medienkritik, weil er dann halt irgendwie so sinngemäß sagt, danke, dass ihr da euch nur an ein paar Experten gehalten habt und nicht, ja, nicht an andere, die er dann als Nobelpreisträger und sowas bezeichnet. Und dieser Herr Park hier versucht ja auch irgendwie in seinem ellenlangen Twitter-Thread dahinter zu kommen, wer diese Experten denn sein mögen, die er da meinte. Und natürlich fallen ihm dann nur irgendwelche Leute ein, die jetzt irgendwie sagen, das Virus gibt's gar nicht oder so. Aber ich denke mal, dass das vielleicht eher so gemeint war, wie das ja auch der Herr Prantl oder so Leute gesagt haben, dass man halt nicht nur diesen Virologen zuhören muss, sondern halt auch anderen Leuten jetzt aus anderen Bereichen von Konsequenzen, die das Ganze halt eben auch haben kann, die jetzt nichts mit dem Virus direkt zu tun haben, also die jetzt nicht Gesundheitsfolgen von dem Virus sind, sondern eine psychologische Sachen, Bildungsdinge. Und ja, da hatte ich auch diese Woche drüber gelesen, ich habe es aber nicht nachgeprüft, dass angeblich jetzt auch dieser Abiturjahrgang irgendwie einer der schlechtesten gewesen sein soll im vergangenen Jahr von der Durchfallquote her und solche Sachen halt, ne? Das sind ja auch alles Konsequenzen, die wir jetzt haben, die jetzt nicht dazu führen, dass jetzt jemand einfach so sein Leben verliert, aber die auch die Leute betreffen können, massiv betreffen können. Ja, da, so habe ich das eher verstanden, aber natürlich nicht diese Leute hier mit den drei roten Kreisen, die sehen das natürlich naturgemäß anders. Die sind natürlich der Meinung, dass, ja, dass man, ich weiß es selber nicht genau, dass man halt, ja, alles an autoritären Maßnahmen halt gerechtfertigt ist, weil ja Leute irgendwie gefährdet sind. Und deswegen ist das. Und hier haben wir halt auch diesen Vergleich mit Rechtsradikalen, ne? Und das sind ja halt die Experten, die auch genau wissen, wie das hier ist, ne? Also, er schreibt hier, weil hier Leute finden, die alles dicht machen, Videos seien ja bloß Kritik an der Regierung und so weiter, möchte ich hier darlegen, warum sie in ihrer Gesamtheit rechtsradikale Inhalte transportieren. Derzeit finden sich auf dem YouTube-Channel 51 Video. Bitte habt Verständnis, dass ich jetzt nicht jedes einzelne auf den Punkt und Komma durchanalysiere. Ja, das ist aber schade, Herr Park, weil du doch so unglaublich schlau bist und wir alle so dumm sind und du uns doch hier dringend aufklären musst. Die Videos laufen unter den drei Hashtags, nämlich alles dicht machen, nie wieder aufmachen und Lockdown für immer. Diese Hashtags sind natürlich ironisch gemeint. Hätte ich nicht gedacht. Die Promis fordern keinen Lockdown. Sie wollen, dass die Corona-Maßnahmen von der Regierung beendet werden sollen. Und das ist natürlich rechtsextrem, nehme ich mal an. Dabei wird als Stilmittel ironischer Spott verwendet, unter anderem, um sich über das Tragen von Masken oder die Warnung vor geschlossenen Räumen lustig zu machen. Dieses Lustigmachen ist angesichts des realen Leidens auf den Intensivstationen, und hier sind wir auch schon bei den Intensivstationen, für sich schon boshaft und wichtig und unmenschlich. Ja, es ist alles unmenschlich. Und auch das wieder, also von der Regierung beendet und so, also die Sachen, die ich im Moment höre, die da größtenteils laufen, als Kritik an diesen Sachen, und das ist ja auch das, was wir eigentlich geäußert haben, ist das mit den Impfen, dass das nicht in Gang kommt und so. Und da haben sie auch im Bundestag drüber gesprochen. Und das wird ja auch von Spahn und den ganzen Leuten immer wieder angesprochen, diese ganzen Sachen. Und mit den Masken und so, ja, da gab es halt Videos mit bei, die dann aber, also das, was ja eigentlich von vielen gelobt wurde und was ich eigentlich auch ganz gut fand, ich habe jetzt schon mal vergessen, wie die Dame hieß, ich kannte die auch vorher nicht, aber es gibt da halt so eine Schauspielerin, die dann da halt so ironisch irgendwie so sagt, so, ja, ich finde das ja gut, dass alle mitziehen und so weiter und so fort, und aber wenn jetzt der und der da irgendwie im Single-Haushalt oder so jetzt irgendwie rausgehen, so, das geht ja nicht, weil ich mache das ja auch nicht hier, ich gehe einfach auf meinen Balkon irgendwie und atme da durch und so. Also halt so ein bisschen so ein Witz auf die eigenen Privilegien halt im Endeffekt machen, dass man das selber halt besser hat als andere Leute, und deswegen ja, das halt eben aufzeigen, dass man sich nicht einfach so hinstellen kann und irgendwie so sagen kann, die Leute sind alle irgendwie böse. Weil die da mal in die frische Luft müssen, weil sie nur in einer kleinen Single-Bewohnung vielleicht hausen und so und nicht einen eigenen Garten haben und so. Das war auch was hier der Bürgermeister von Berlin im Bundesrat gesagt hat diese Woche. Das fand ich auch eigentlich ganz gut, die Rede von dem. Die habe ich jetzt hier nicht mit dabei, weil irgendwie die Webseite vom Bundesrat überhaupt nicht funktioniert hat heute. Keine Ahnung, was da los war. Aber da hat sich irgendwie nichts geladen. Die wollte ich euch eigentlich gerne vorspielen, aber könnt ihr euch vielleicht die Tage nochmal anschauen, fand ich nämlich eigentlich ganz gut. Ja, und das ist halt sowas, was da jetzt läuft in dieser Geschichte, die halt aus der Meinung von vielen Leuten einfach vollkommen übertrieben ist für den, wo wir uns jetzt einfach befinden. Und ja, aber natürlich für diese Leute ist das ja alles einfach nur die Intensivstation, und deswegen haben wir recht. So, Punkt. Und alle anderen sind rechtsradikal. Also. Ne? Oder was meint ihr? Ja, der ereifert sich hier sehr über Dog Whistling und so, solche Sachen. Also, ja, hat man alles schon mal irgendwo gehört. Ja, Aber auch diese. was ist der Punkt? Ich habe noch nicht bis ganz nach unten gescrollt. Ich habe Ja, irgendwann aufgehört zu der lesen. Punkt ist, die sind rechts, ne? Und Dog Whistling und so. Und das kannst du halt auch jetzt sagen zu diesem ganzen, wir brauchen den Systemwandel, der Kapitalismus ist das Virus und dem ganzen Scheiß. Und diesen Leuten, die da, es wurde jetzt auch viel irgendwie geguckt, so nach dem Motto, ja, wer hängt mit wem zusammen und so, diese wunderbare, ne? Was sie ja immer irgendwie meinen, was irgendwas aussagt, dieses ewige, wer redet mit wem und so Scheiß, ihre tollen Netzwerkanalysen, wo sie sich ein Popo mit abputzen können, meines Erachtens nach. Und ich habe ja auch schon deswegen jetzt die Woche über spaßeshalber rausgetwittert, Jan-Josef Liefers war der Anführer von Gamergate, damit sie sich das auch noch greifen und da drauf rumreiten, aber ich glaube, da sind sie dann doch schlau genug, um das nicht ernst zu nehmen. Ja, jedenfalls. Das ist halt dieses Ding, aber bei ihrem komischen Zero-Covid und so, da sind auch nur ultralinke Revolutionshainis dabei, ne? Also, da kannst du das viel mehr sagen. Und diese ganzen Sprüche von wegen Kapitalismus, das Virus und so, das taugt alles viel mehr als Dog Whistle aus meiner Sicht. Für diese ganzen Leute, die da irgendwie das System überwinden wollen. Weil die Leute ja leiden. Und guck mal, die Intensivstationen. Und der Herr Restler hat dann auch was zu sagen, was ich mir noch gar nicht angehört habe, aber was ich gleich mal anmachen werde. Ich habe das nur mitbekommen, auf jeden Fall, dass er jede Menge Ärger bekommen hat. Deswegen wird es bestimmt interessant. Wie ihr ja auch schreibt, einige Kommentare zu meinen Kommentaren zu alles dicht machen sind echt harter Tobak. Da werde ich in Anführungsstrichen verloren genannt, verloren gegeben, und mir wird unterstellt, ich würde in Anführungsstrichen in AfD-Manier den demokratischen Prozess anzweifeln. Seriously? Ja. Fragezeichen. Leute, kommt runter und lasst euch plumpes Lager denken. Ja. Restler, also, ich meine. Tut die Poperze schon weh, Georg? Lasst solch plumpes Lagerdenken und macht in Zukunft lieber das Highbrow-schlaue Lagerdenken, was ich immer möchte, oder wie ist das zu verstehen? Ich Ja, meine. Georg, so ist das, wenn man vom Pfad der Orthodoxie abweicht, wenn man denkt, Moment mal, das ist aber nicht richtig. Ja, Das, wir hatten doch Falschdenkalarm, eine andere genau. Gesellschaft. Ja, Ja, dann schauen wir genau noch mal, das. was er zu sagen hat. Ja, einige der Videos von Alles Dichtmachen sind ziemlich daneben. Ironie sollte man eben beherrschen, gerade in diesen Zeiten. Ich kann gut verstehen, dass sich viele, die sich seit Monaten solidarisch an die Corona-Regeln halten, dadurch verhöhnt fühlen. Und der erwartbare Applaus von rechts außen sollte alle schmerzen, die da mitgemacht haben. Okay, und dafür habt ihr ihn jetzt gelüncht oder was? Weil das finde ich schon wieder, das ist eigentlich ein Georg, feinster Georg-Art. Na, also, da ist ja schon so viele, ja, Framings, sage ich jetzt mal drin. Also, ich meine, das kann man auch genauso gut als Befreiung verstehen für die ganzen Leute, die sich eingeschränkt haben. Jetzt besonders halt auf die Dame, deren Namen ich halt schon wieder vergessen habe, die da halt eben eigentlich aufgezeigt hat, dass dieses Ding von den, ja, im Endeffekt Leuten, die ein bisschen was auf dem Konto haben, und in einem Haus wohnen und so, halt gegenüber von Leuten, die in einer Single-Wohnung wohnen, ohne Garten, ohne Balkon oder so, in der Stadt irgendwo, dass sich das natürlich ganz anders dann da auswirkt, wenn ich jetzt irgendwie auch noch gesagt kriege, ich darf abends nicht mehr raus oder so. Und ich darf mich nur mit einer Person treffen, lauter solche Dinge. Also im Endeffekt würde ich da eher mich freuen, so dass das nicht, ja, dass ich da nicht komplett ausgeblendet bin sozusagen. Also dass nicht alle Leute das überhaupt nicht wahrnehmen, dass es auch schon bei Leuten halt ankommt, die eigentlich dieses Leben von mir halt nicht teilen. Ne? Also und das ist ja eigentlich diese Empathie, die man eigentlich gerne haben möchte, oder nicht? So, normalerweise beschwert ihr euch doch da immer drüber. Ach ja, ich weiß, ah nee, ich habe schon wieder vergessen. An der Scheune steht natürlich, es darf immer nur die Betroffenen gefragt werden und so, ne? Und die anderen Leute, die dürfen das ja dann gar nicht. Und das ist ja dann total böse und so, ne? Ja, ich weiß. Klaus aus dem Chat hat darauf hingewiesen, dass die Dame Nadine Dubois heißt. Ja, hatte ich noch nie gehört. Hattet ihr das schon? Kennt ihr diesen Namen? Also, nee. Mir ist es überhaupt nicht geläufig, aber ich bin da auch nicht so drin in diesem. Also, ich glaube, der letzte Film auch von Jan-Josef Liefers, den ich gesehen habe, der muss auch schon so 15, 16 Jahre her sein oder so. Ich habe letztens bei einem Kumpel eine Wiederholung von einem Münster-Tatort gesehen. Ich okay. glaube, nicht so lange her. Ja, gut, bei mir ist schon eine halbe Ewigkeit her. Und trotzdem, einige der Reaktionen auf diese Aktion schießen weit übers Ziel hinaus. Da werden alle, die sich daran beteiligt haben, pauschal als rechte Corona-Leugner diffamiert oder sogar Beschäftigungsverbote gefordert. Geht's noch? Als wäre jeder, der da die staatlichen Corona-Maßnahmen aufs Korn nimmt, gleich ein Verschwörungsfantast oder nehme tausende Tote in Kauf. Ja, ja, man kann und sollte offen darüber. Ja. Woran liegt dieser Eindruck bei manchen Leuten wohl, Georg? Wer macht denn die Stimmung, wer macht denn wer setzt denn die Leitplanken der Diskussion? Wer macht das denn? Ja, verhältnismäßig wenig wird sich darüber aufgeregt, dass es überhaupt angesprochen wird, überrascht mich allerdings. Chapeau dafür immerhin. Ja, dieses Ding vom rechten Applaus, das läuft ja auch auf dieses Ding hinaus. Ich weiß nicht, was er sich vorstellt, was dieser rechte Applaus anderes bedeuten soll als die sind halt alle rechts und führen in den Faschismus. Also. Darüber streiten, wie naiv oder misslungen die ganze Aktion war, aber hoffentlich auch darüber, ob Ausgangssperren wirklich angemessen sind oder warum die Kultur im Land komplett dicht gemacht wird, die Schlachthöfe aber offen bleiben. Und ja, man darf sich auch über einen neuen Untertanengeist lustig machen, der selbst überbordende Corona-Regeln nicht mehr kritisch hinterfragt, ohne dass man dafür einen Kopf kürzer gemacht wird. Das klang aber wie ein rechtes Narrativ, würde ich sagen. Das klingt ja fast wie, man darf in Deutschland seine Meinung nicht mehr offen kundtun. Das ist aber schon Und müssen jetzt AfD-nah. die Tiere in den Ställen getestet werden? Das verstehe ich auch nicht. Was uns diese Debatte lehren sollte, dass dieses plumpe Schwarz-Weiß-Denken endlich aufhört, mit dem wir uns reflexartig gegenseitig in Ecken treiben, aus denen dann keiner mehr rauskommt. Ha, Ja, bitte. also, Aber bin ich mal gespannt. ja, bin ich auch mal gespannt. Ich würde es begrüßen. Ja. Wir leben weder in einer Corona-Diktatur, noch sterben Zehntausende, nur weil die Ausgangssperre um eine Stunde nach hinten verschoben wird. Also bitte abrüsten auf allen Seiten und die Wagenburgen auflösen, hinter denen sich immer mehr verschanzen. Am Ende jubilieren sonst nur diejenigen, die mit Freiheitsrechten oder Corona nicht das Geringste am Hut haben, die Agitatoren vom rechten Rand, die diese Gesellschaft nur weiter auseinandertreiben wollen. Nee, nee, nee, nee, nee, Georg, das sind nämlich nicht die Agitatoren vom rechten Rand, sondern das sind die Agitatoren von den extremen politischen Rändern, und zwar von beiden. Und du hast gerade eben über die von links gesprochen, die versuchen mit Ja. der Forderung nach Berufsverboten und Ähnlichem ihre politischen Gegner klein zu halten. Warum geht es nicht in deinen Kopf, dass hier von beiden Seiten versucht wird, die Torpfosten immer weiter nach innen zu verschieben? Warum geht das nicht in euren Schädel? Tja, klingt für mich so ein bisschen nach plumpem Lagerdenken eventuell, oder? So einem Schwarz-Weiß, ne? Ja. Du bist schon ganz nah dran, Georg. Jetzt noch ein bisschen graben und dann kannst du den Stein der Weisen finden, bin ich fast sicher. Ja, und es geht natürlich auch so weit, ne, mit Morddrohungen. Also wird hier zumindest berichtet von der Ja, Bild. aber warum? Morddrohungen kommen doch immer von rechts und so. Warum? Ich dachte, die Meredith ist selber rechts, wenn sie da mitgemacht hat. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, das muss uns der Valulis wahrscheinlich mal erklären, ne? Hey, schau mal, das ist Meredith Becker. Oh. Ja, Wie bitte? wahrscheinlich, ne? Also, ja, ich meine, das ist halt das alte Ding, ne? Das sagt natürlich nicht, dass die jetzt recht gehabt haben mit irgendwas oder so. Aber was es auf jeden Fall halt eben sagt, ist, dass wir hier ein massives Problem haben mit allen möglichen Leuten, die jedes Maß irgendwie verloren haben und die irgendwie meinen, die Welt geht unter. Und dann witzigerweise, ne? Also, das möchte ich ja echt mal sehen, so diese Leute, die dann da irgendwie hocken und sich denken, so, oh Mann, diese Intensivstationen. Die quellen über und die Leute leiden. Jetzt hat ja einer ein witziges Video gemacht, so und meinte, er wäre witzig. Töten, töten! Also, aber ja, solche Leute wird es wahrscheinlich nicht geben, weil in Wahrheit ist dieses ganze, die Intensivstationen bei diesen Leuten doch eh nur vorgeschoben für ihr Dog-Whistling nach. Der Kapitalismus ist das Problem und wir müssen alles umschmeißen und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht. Kommen wir nun zu Feindeslisten. Der Deutsche Bundestag möchte was gegen Feindeslisten machen. Das ins Heiligen. Strafrecht reinschreiben. Warum? Ach, die mit ihren Stockfotos, die sind Ja, immer so schlimm, schlimm. ne? Richtig cringe Echt? immer, Die finden zu jedem Thema das schlimmste Bild irgendwie. ja. Ha. Ja, die liebsten Sachen, die ich immer habe, ist, wenn sie irgendwas mit Feminismus haben und dann irgendwelche Leute mit irgendwelchen Anarchie oder weiß ich nicht, was Symbolen da irgendwie abbilden. Das ist immer das Allertollste, wenn der Bundestag sich ein Stockfoto raussucht, wo irgendwas mit Anarchie draufsteht. Das schreit so richtig nach Rechtsstaatlichkeit. Ja. Ja, also das war jetzt nur irgendwie die erste Lesung. Die meisten von den Sachen sind auch zu Protokoll gegeben worden, aber ich wollte trotzdem einfach mal den Herrn von der Parlamentarischen Staatssekretär für Justiz und Verbraucherschutz mal abspielen, damit wir mal wissen, wo die Reise hingeht. Das Punkt 16. Jeweils erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Strafgesetzbuches, Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen sogenannte Feindeslisten sowie des von der Fraktion der FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Strafgesetzbuches, Überführung des Paragraphen 42 des Bundesdatenschutzgesetzes in das Strafgesetzbuch zum verbesserten strafrechtlichen Schutz von persönlichen Daten. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Und wir hören zunächst die Bundesregierung mit parlamentarischen Staatssekretärin Christian Lange. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben mit unserem Gesetz gegen Rechtsextremismus. Ja, man beachte 23.38 Uhr und dementsprechend voll ist das dann natürlich auch. Und das ist auch der Grund, warum viele von diesen Reden da zu Protokoll gegeben worden sind, weil die Herrschaften wahrscheinlich gar nicht mehr anwesend waren. Extremismus und Hasskriminalität, das Anfang diesen Monats in Kraft getreten ist, bereits ein starkes Zeichen gegen Hass und Hetze im Netz gesetzt. Menschen, die sich gesellschaftlich und politisch engagieren, werden durch dieses Gesetz besser vor öffentlicher Beleidigung und Bedrohung geschützt. Damit ist es aber nicht getan. Der Schutz unserer Demokratie ist eine fortwährende Aufgabe und Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Deshalb müssen wir auch subtile Botschaften in den Blick nehmen, die den Eindruck vermitteln wollen, dass Personen, die sich politisch oder gesellschaftlich engagieren, schutzlos seien und Opfer von Straftaten werden können. Botschaften, die darin bestehen, dass in einer feindseligen Auseinandersetzung personenbezogene Daten vermeintlicher Gegner verbreitet werden, wie etwa Wohnadressen, Namen der Kinder und ihrer Kindergärten oder Schulen. Botschaften, die gewaltbereite Täter als Aufforderung zu Straftaten auffassen können. Botschaften, die ein Klima der Angst und der Einschüchterung schüren, nicht nur bei den Betroffenen, sondern allgemein in der Bevölkerung. Botschaften also, die letztlich dazu führen, dass sich engagierte Personen aus dem politischen und gesellschaftlichen Diskurs zurückziehen. Und das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen. Ja. Geht es hier um die Leute, die belagert wurden von den Demonstranten von der AfD? Sicherlich nicht, oder? Nee, um wen geht's wahrscheinlich denn hier genau? Nicht, ja. Um wen geht's denn dann genau hier? Es geht natürlich generell um diesen Bereich des Doxings, wo sie ja immer von reden und was ja auch prinzipiell ja auf jeden Fall so passiert und ja auch nicht schön ist. Und ja, aber die Einseitigkeit, der Sie das sehen, die wird hier gleich offenbar. Ich fahre noch mal ein bisschen weiter ab. Meine Damen und Herren, mit dem Gesetzentwurf gegen sogenannte Feindeslisten, in die wir heute beraten, gehen wir klar und entschieden gegen solche Handlungsweisen vor. Wir schließen damit nicht hinnehmbare Strafbarkeitslücken. Die bestehenden Strafvorschriften erfassen das Phänomen sogenannter Feindeslisten nicht oder nur teilweise. Meist fehlt es an einer konkreten Bedrohung, einem in Aussicht stellen oder der Billigung einer konkreten Straftat, an einer Aufforderung an Dritte zu einem bestimmten Verhalten. Ja, was er jetzt mit dieser Sache auf jeden Fall schon mal sagt, ist, wenn ich das mal übersetzen darf, in Wahrheit ist es alles schon strafrechtlich relevant, nur halt eben nur, wenn du jetzt quasi sagst du, ja, das ist hier die Adresse von X und jetzt geh da mal hin und tu mal Y. Na, dann wäre das jetzt quasi schon strafbar. Und was sie jetzt mit ihren Feindeslisten halt eben meinen, ist, wir haben irgendwo eine Liste gefunden, da standen die Adressen von Personen, was weiß ich nicht, was drauf. Und die Leute, bei denen wir das gefunden haben oder die Leute, die das rausgetwittert haben oder so, die von denen nehmen wir jetzt an, dass sie damit irgendwas erreichen wollten, nämlich wie ihr eben schon gesagt habt, dass sie dann andere Leute da dann tätig werden oder so und da dann irgendwas tun. Was ja sicherlich auch was passiert, also will ich gar nicht in Abrede stellen und mir fällt auch kein sinnvoller Bereich irgendwie ein, wo man jetzt in aller Öffentlichkeit die Adressen von irgendwelchen Leuten hin und her schicken muss. Na, also ich meine, das ist eine andere Sache, wenn jetzt jemand die Adresse von jemandem sucht, um denen halt dann irgendwie jetzt was zuzustellen, irgendwie rechtlich oder so, aber jetzt in der Öffentlichkeit diesen Kram rumschicken, Wüsste ich jetzt nicht, was das helfen soll, aber da werden wir jetzt gleich noch hören, dass es da auch noch Ausnahmen geben muss für Sachen, wo das dann schon wohl helfen soll. Und deswegen hören wir jetzt noch ein bisschen weiter. Auch die datenschutzrechtlichen Regelungen greifen nicht, wenn frei recherchierbare Daten verbreitet werden. Mit einem neuen Straftatbestand, meine Damen und Herren, stellen wir also das Verbreiten personenbezogener Daten unter Strafe, das nach den Umständen geeignet ist, die betroffenen Personen der Gefahr bestimmter Straftaten gegen sie oder ihnen nahestehende Personen auszusetzen. Wir schützen damit den öffentlichen Frieden in unserem Land und leisten einen wichtigen Beitrag für das Sicherheitsgefühl unserer Bevölkerung. Letztlich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, schützen wir aber auch unsere Demokratie, denn sie lebt von einem offenen und freien Diskurs. Hierzu gehört auch, dass journalistische Berichterstattung, die Personen namentlich nennt, sowie Recherchearbeiten von Vereinen, die der Aufdeckung extremistischer Strukturen dienst, weiter uneingeschränkt möglich sein muss. Und es darf uns nicht ruhen lassen, dass etwa jetzt im aktuellen Bericht von Reporter ohne Grenzen, im Bericht zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland, Deutschland abgerutscht ist, von gut zu nur noch zufriedenstellend, meine Damen. Ja, da sind wir jetzt beim Fleisch angelangt. Nämlich, wenn jetzt hier diese eine Dame aus Niedersachsen, bei der ich auch schon mal bei einer Veranstaltung war, aber wo ich immer wieder ihren Namen vergesse, die da mal von der AfD ausgeladen wurde, weil man ihr vorgeworfen hat, sie hätte irgendwelche Listen da irgendwie geleakt von halt Leuten, die bei einer Versammlung gewesen sind von der AfD. Oder was er da gerade meinte, irgendwelche, was hat er gesagt, Vereine oder so, die da Extremismusforschung betreiben. Also was er da ja nicht meint, ist Leute, die jetzt irgendwie Extremismusforschung betreiben, indem sie jetzt irgendwie gucken, was die Frau, wie hieß sie, die Österreicherin, ja, die den Typen Rotnik. Von der Bundeswehr wegen drei Likes da irgendwie... Kracher? Nee. Ach, das spielt die jetzt an, das sind so viele. Ja, sind so viele, ja. Aber ich glaube, ihr wisst, wen wir meinen. Na, also, die irgendwie im Auge behalten oder so, die sind hier, denke ich mal, nicht gemeint, sondern hier wird wahrscheinlich gemeint sein, von wegen, ich bin die Amadeo-Antonio-Stiftung oder irgendwer und schreibe jetzt hier mal, dass, keine Ahnung, Pizzeria XY. Der Chef von denen, als ich da letztens essen war, irgendwie seiner Frau auf den Arsch gehauen hat oder so. Und das ist jetzt ein Sexist und das sind Rechtsextreme und weiß ich nicht was. So eine Scheiße halt. Ne? Dass das natürlich dann von unseren anerkannten Experten natürlich dann weiterhin wieder möglich ist oder so. Ah, unser Chat ist der Beste. Die Frau Strobel war genau. Das natürlich. Ja, vielen Dank, Strobel. Makoto Atawa. Ja, und ich denke mal, dass diese Bemerkung, die er eben gemacht hat mit von wegen Kinder und Kindergarten, dass die sich auch auf die Frau Strobel bezog. Wobei wir da ja bei den Tweets, die zumindest wir gesehen haben, da ja nur gesagt wurde, also da ja nur irgendwie angedeutet wurde, dass das für die Kinder irgendwie peinlich wäre, wenn ihre Mutter irgendwas macht, aber dass da jetzt irgendwie dabei stand, die Kinder, die in den und den Kindergarten gehen oder so, das war zumindest in Sachen, die ich gesehen habe, nicht der Fall. Das wurde ja aber immer gerne dann so dargestellt, so nach dem Motto, als ob das eine glaubwürdige Drohung jetzt irgendwie gewesen wäre und nicht nur, ja, irgend so ein Kommentar halt, womit man natürlich auch die Leute einschüchtern will, das will ich ja auch gar nicht in Abrede stellen, das will man auf jeden Fall tun damit und ich finde das auch nicht in Ordnung. Man braucht da nicht die Kinder von den Leuten irgendwie reinziehen oder man darf die da nicht reinziehen, sagen wir es mal lieber so. Aber das ist natürlich auch noch mal was anderes als das, worüber sie jetzt hier reden. Aber da fügen sich natürlich diese ganzen Mythen und Legenden ja alle wieder schön jetzt mit rein. Ne? Und ja, also diese Ausnahme dann von wegen, das wird halt auch so gewesen sein, weil dann alle möglichen schlauen Leute gesagt haben, so ja, aber unsere Extremismusforschung in Anführungsstrichen, wo wir euch dann sagen, wer die Extremisten sind, weil wir das ja wissen, weil wir ja so unglaublich schlaue Leute sind. Die ist ja dann dadurch gefährdet, dass wir die Adressen von Leuten dann nicht mehr veröffentlichen können oder was weiß ich nicht was, oder die wahren Namen oder so, ne, können wir nachher nicht mehr in unseren 30 Beiträgen schreiben, Don Alfonso, der eigentlich Rainer Meier heißt, hallo Wikipedia, bitte einmal aufnehmen. Ne, das wäre dann vielleicht eventuell nicht mehr so gut oder nicht mehr so einfach oder Vielleicht kriegen wir dann dahinter juristische Probleme. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen ja unsere Extremismusforschung weiter betreiben. Aber na, also wenn ich diese Sachen höre von wegen, so die Leute werden da dazu genötigt, sich nicht mehr teilzunehmen am politischen Diskurs, ja, und diese ganzen, die ihr da als Extremisten dann betitelt, und das haben wir ja diese Woche wieder gemerkt, wie schnell das gehen kann, dass man sich dann da wiederfindet, weil man Applaus von der falschen Seite bekommt, irgend so ein Herr Park dann irgendwie um die Ecke kommt und den längsten Twitter-Thread aller Zeiten schreibt darüber, was für ein Doc-Whistling man angeblich betreibt oder irgend so ein Bullshit. Und das soll dann bei denen dann wieder okay sein, oder was, wenn die das dann verknüpfen mit dem Namen von irgendwelchen Privatpersonen oder mit dem Arbeitgeber von irgendwelchen Privatpersonen oder so. Das ist dann wieder Extremismusforschung, oder was? Ja. Ja, der Herr Meier von der AfD hatte so ähnlich was auch gesagt. Er hat das dann als Antifa-Gesetz oder sowas bezeichnet. Das war die andere Rede, die danach dann noch kommt. Aber hier brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mehr anhören. Es sei denn, ihr wollt gerne. Geht die denn noch lange hier, was der redet? Ich wollte es ja eigentlich abbrechen. Genau. Das war jetzt, glaube ich, schon so ziemlich der Schlusssatz von ihm. Na, ich glaube. Der lange, lange. Jetzt die AfD, wissen wir doch auch schon, was sie dazu sagen wird eigentlich. Tja, ist ja interessant, dass der parlamentarische Staatssekretär da die Rede zu hält. Aber ja. Ja, weil da keiner sonst Bock hatte um 23.38 Uhr. Na, ja, das diese ist ja kleinen Runden sind, die finde ich aber interessant. Das ist immer eine etwas entspanntere Atmosphäre, muss ich auch sagen. Ja, weniger Geschrei im Hintergrund. Ja, die sind alle heiser wahrscheinlich schon. Ja, da war auf jeden Fall ordentlich Action da am Last Donnerstag oder so. Also, die haben da ja nicht umsonst bis tief in die Nacht da gehockt. Also, die haben noch so einiges probiert, da irgendwie durchzukriegen. Ja, auch noch eine Reform wie heißt das Ding, in der Informationstechnik, Sicherheitsgesetz, wo ich mich auch noch nicht näher beschäftigt habe, aber wo es auch immer irgendwie nur hieß von wegen so, ja, das führt alles zu weit und die ganzen Experten sagen Unsicherheitsgesetz und bla bla bla, aber so außer diesen Talking Points war da irgendwie nicht so richtig viel Fleisch dran. Ja. Die Frau Dobler hat im Express, ist das irgendwas Neues? Ist mir überhaupt nicht geläufig, für Selberdenker, hat ja einen Artikel geschrieben, linke Medien haben ein Rassismusproblem. Vor wenigen Tagen konnten Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter Zeugen eines beschämenden Eiertanzes österreichischer Journalisten werden. Mein Kollege Stefan Beig, der schon länger zur Operation Luxor recherchiert, hat eine brisante Recherche zur Feindesliste der Muslimbrüder veröffentlicht. Ohne Feindesliste. Zum Glück, dass die in Österreich sind. Ermittler stießen im November bei Razzien auf Listen mit Namen und Fotos. Betroffen sind unter anderem Journalisten, Politiker und Prominente. Auch der Name meines Kollegen steht auf dieser Liste. Jetzt stellt sich heraus, die bisweilen hofierten Muslimbrüder sowie ihr palästinensischer Arm, die als Terrororganisation eingestufte Hamas, waren in Österreich in der Vergangenheit durchaus umtriebig, wenn es darum ging, ihre Feinde, darunter die freie Presse, einzuschüchtern. So berichtete etwa die arabischstämmige Journalistin Katwa Salam, dass sie bedroht wurde, unter anderem, weil sie sich weigerte, bei einer Demonstration ein Kopftuch zu tragen und sich in einem Artikel gegen eine Islamophobie-Schelte gegen Österreich stellte. Ihr muss unsere Solidarität gelten. Na, und natürlich kommt die von vielen Seiten nicht, weil es um die falschen Dinge geht und man dann natürlich wie Jan-Josef Liefers und Meret Becker in einer Reihe mit Adolf Hitler stehen würde. Gerade aus der linken Ecke kommt da wohl relativ wenig. Seit den Hausdurchsuchungen der Operation Luxor fragen diverse Medien immer wieder öffentlich nach Ergebnissen und jetzt berichtet nur ein Medium darüber. Wäre das bei einer rechtsradikalen Feindesliste auch so, wollte der Historiker und Autor Heiko Heinisch daher auf Twitter wissen. Die Antworten, die er von gestandenen Journalisten erhielt, waren gleichermaßen beschämend wie entlarvend. Manche zweifelten an der Existenz der Liste. Andere räumten unumwunden ein, dass natürlich Rechtsradikalismus in Österreich viel eher eine Story sei als Islamismus und Dschihadismus, weil man ersteren besser sieht, versteht und einordnen kann. Also da wird einem schon ein bisschen Angst und Bange, ob die Medien in ihrer jetzigen Form noch irgendeinen Sinn haben, meiner Meinung nach. Also wenn man selber schon anfängt, die Nachrichten so zu sortieren und offensichtliche Dinge wie Todeslisten von Leuten, die dafür bekannt sind, dass sie auch Leute umbringen, zu ignorieren, während man halt auf der anderen Seite einen Popanz aufbaut. Ja, aber diese, wie heißen sie, die Islamophoben, die sind doch total extrem so. Da kann man doch eine Liste machen und auf den Extremismus von denen hinweisen. Hm. Oder nicht? Das haben wir auch so tolle Leute wie das Southern Poverty Law Center und so, auf die man sich mal beziehen kann. Und mit so Leuten wie dem Majid Nawaz gemacht. Und diese Woche gab es ja auch ein neues Buch von Hamid Abdel-Samad, wo diverse Leute sich wieder drüber aufgeregt haben. Zum Beispiel aus dem Bereich der neuen deutschen Medienmacher. Warum man in diesem furchtbaren Abdel-Samad da irgendwie Gehör gibt. Ja, das ist ja alles nur Extremismusforschung, glaube ich, oder? Ja, sie schließt das mit einem Zitat von der Caroline Fourré, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Wir sollten wagen, uns als rassistisch und islamophob diffamieren zu lassen, wenn wir vor den Gefahren des Islamismus und der Identitätspolitik warnen. Journalismus muss vor allem eins sein, furchtlos. Ja, haben wir schon wieder Bundestag. Und jetzt greifen wir in die Vergangenheit. Zeitreise mit wilden Weltraumaffen. Dieses Jahr habe ich schon eine ganze Weile gesucht. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Das ist von 2016, eine Rede von Frau Künast. Und da geht es um Hate Speech unter anderem. Und das möchte ich euch nochmal vorspielen. Haben wir irgendein Jubiläum oder warum? Das Wort hat die Kollegin Renate Künast für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister, Herr Maas hat ja seine Rede beendet mit dem Satz, wir schaffen das alles mit dem kleinsten Etat. Ich glaube, an der Stelle ist klar, dass wenn wir jetzt in der Haushaltsdebatte diskutieren, wir immer zwei Ebenen haben. Die Ebene des im engsten Sinne Etats, aber auch die Ebene zu fragen, was ist denn eigentlich materiell in diesem Feld getan worden und was wird vorbereitet für die nächste Zeit. Ich will Ihnen eines sagen. Ich glaube, Herr Maas, dass Sie, Herr Minister, dass Sie in den vergangenen 3 Jahren viel öffentlichen Erfolg hatten. Respekt haben Sie gut gemacht. Wahrscheinlich war kaum einer außer der Kanzlerin so oft in der Presse. Aber das ist für meine Begriffe noch lange nicht identisch mit seriöser und guter und liberaler Justiz- und Verbraucherpolitik. Sie haben ja einen neuen Meilenstein gesetzt im Wege der Gesetzgebungsverfahren, den viele von uns noch gar nicht kannten. Das ist sozusagen vorm Referentenentwurf das Eckpunktepapier, mit dem suggeriert wird, als würde das nächste Woche schon im Bundesgesetzblatt stehen. Wir machen sogar schon Anhörungen zu Eckpunktepapieren im Ausschuss, in der Hoffnung später, dass da vielleicht nicht noch eine Anhörung kommt. Also sie entfalten damit eine gewisse mediale Wucht, aber das ist eine Art Ersatzöffentlichkeitsarbeit. Daraus ist noch keine liberale Rechtspolitik geworden oder keine Realität. Und es geht nicht um Ankündigungen und Gesetze, sondern darum, dass sich real etwas ändert, neue Regeln gelten. Ich will ein paar Beispiele nennen, wo ich sage, das ist mir einfach zu wenig. Es geht um Schutz und Respekt vor Menschen. Sie haben mit einer gewissen Wucht eine Facebook-Initiative ergriffen, den Hass stoppen. Das wollen wir hier eigentlich alle, denke ich. Ja? Aber was ist da jetzt eigentlich passiert? Und es ist ja dringlich das, was passiert, weil vielleicht halten wir diese Shitstorms von AfD und Pegida und anderen Leuten, die da ständig kommen, aus. Aber andere Menschen, die sich irgendwo ehrenamtlich zum Beispiel für Flüchtlinge engagieren, wie sollen sie das eigentlich aushalten? Meine Damen und Herren, viel PR-Politik, aber es ist gar nichts passiert. Zumindest ist noch nicht so viel passiert. Ja, das war das, was ich so interessant fand mit diesem, dass Frau Künast da damals irgendwie meinte, so, ja, wir halten das natürlich alles aus und so, ne, und ja, was haben wir jetzt heutzutage? Wir haben im Prinzip ein Gesetz jetzt speziell für Politiker gemacht und das auch noch wegen Frau Künast im Endeffekt, also zumindest darüber halt gerechtfertigt, dass sie ja irgendwo mit bösen Worten bedacht wurde und deswegen geht das ja nicht und die Worte führen zu Taten, die Worte führen zu Taten, die Worte führen zu Taten, bla bla bla bla bla. Na, also das ist im Endeffekt das, wie Frau Künast früher hier mal geredet hat und da meine ich mich nämlich noch dran zu erinnern, dass sie mal so eine Rede gehalten hatte da, wo sie irgendwie gesagt hat, so, ja, wir halten das ja vielleicht noch aus, so, ne, wir sind ja hier die Profis und so sozusagen, ne. Aber da draußen die ganzen Leute, und was ist da draus geworden? Aus diesen da draußen die ganzen Leute ist jetzt geworden. Wir haben jetzt ein Spezialpolitiker gesetzt, weil irgendjemand frech zu Frau Künast war. So, herzlichen Glückwunsch. Und liberal, ja, das fand ich auch ganz putzig. Also, das war ja noch aus der alten, also aus der letzten Legislaturperiode, wo die FDP im Bundestag nicht vertreten war. Und da hielt sich ja scheinbar die Frau Künast irgendwie für die Vertreterin des liberalen Rechts, was sich dann so äußert, dass man mehr, was hat sie gerade gesagt, mehr Regelungen irgendwie schneller irgendwie hinkriegt oder so. Ja, also fand ich interessant. Das war's auch schon dazu. Den Rest von dem Kram. Ja, wie sich die Begründungen ändern, ne? Also. Jetzt sind überall extra die Passagen drin, die vor allem Politiker schützen sollen. Genau. Ja, und apropos vor allem die Leute hier, diese Woche gab es auch diesen Kodex für Medienhäuser hier. JournalistInnen von Gewalt und Bedrohung. Von Gewalt? Okay. Journalist von Gewalt. Das ist sowas wie People of Color jetzt, oder? Aber gut. Ja. Ja, ein Fehler in der Überschrift ist schon mal echt ein Zeichen davon, dass man sich echt Mühe gegeben hat mit dem Text. Ja, es sind Journalisten, die können das noch nicht so richtig schreiben. Merkst du doch hier, was soll das zum Beispiel bedeuten? Irgend so ein Stern mitten in einem Wort. Ja, und das geht im Prinzip auch in diese Richtung von den Feindeslisten und so. Sie wollen hier halt eben die Leute in jeder Hinsicht halt unterstützen. Und da sind sicherlich auch Sachen dabei, wo ich sage, okay, irgendwelche, das jetzt, also das richtet sich an Medienhäuser und das ist jetzt so ein Medienhaus, sage ich jetzt mal, wenn jetzt jemand zu einer Demonstration geht oder so, übrigens auch zu einer G20-Demonstration vielleicht oder so, den dann da einen Personenschutz bereitstellt, würde ich schon sagen, dass man das machen kann, auf jeden Fall. Ne? Also, aber ja, also was sie hier aber sich wahrscheinlich nicht denken, ist irgendwie, also die erwarten hier, ja, und so steht auch sowas drin, schnelle Sperrung der HaterInnen-Profile und NutzerInnen in den sozialen Medien. Und da hört es dann bei mir schon wieder auf. Ne? Also wenn irgendwelche, das ist nicht Aufgabe von Journalisten zu entscheiden, wer da jetzt ein Hate in ist und da jetzt sein Profil gesperrt bekommen hat. Ne, also und ja, also das sollte euch eigentlich als Journalisten auffallen, dass das keine gute Idee ist, da irgendwelche Leute, denen da den Mund zu verbieten, irgendwie möglichst einfach oder so. Weil wer hinterher diese HaterInnen also sind, ist auch wieder immer wieder schön, wenn diese Anglizismen dann auch noch eingedeutscht und mit Stern versehen werden. Also das ist ja die volle Dröhnung. Ja. Was bedeutet überhaupt schnelle Sperrung der HaterInnen-Profile und NutzerInnen? Dass die sich keine zweite Accounts machen sollen, können, okay. Dürfen. Ja. Social Media Watch vor sensiblen, potenziell gefährdeten Veranstaltungen, gegebenenfalls Security-Einsatzkontrollen. Also hast du da irgendeine Veranstaltung, da gehen Journalisten rein, dann stehen Securities auf einmal vor der Tür. Die haben mit der Veranstaltung gar nichts zu tun. Oder wie? Was Social Media Watch, also dann passen sie vor der Veranstaltung auf, wer auf Social Media was Böses sagt. Genau, dann sagen die, du kommst hier nicht rein. Weil ja, aber wie erkennen die den denn? Hat er seinen Twitter-Avatar als Pin an der Jacke oder wie erkennt die Einlasskontrolle dann den Marsaffen, wenn er vor der Tür steht? Die erstellt wahrscheinlich gesetzlich sanktionierte Feindeslisten, also bestimmte Leute dürfen das ja. Ja, das steht ja, das, und das dann steht ja sie Bescheid. Ja. Das steht ja oben. Die Inhouse-IT übernimmt die Archivierung und erstellt gegebenenfalls statistische Übersichten zu Absendern, etc. Ja, und ich meine, dieser Mitarbeiter, der da quasi in die Medienhäuser reingesetzt wird, der koordiniert sich ja mit der Überorganisation. Ne? Und die führen dann die Feindeslisten oder die HaterInnenlisten. Ja, eine Initiative von Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Das geht ja überhaupt nicht in eine Richtung hier. Nö, und auch mit den neuen deutschen Medienmachern gar nicht, ne? Also. Und der Deutsche Journalistenverband, ein Leuchtturm in der Verbandswelt Deutschlands. Ja. Gilt das eigentlich dann auch für uns? Sie sind ja auch Medienschaffende. Müssen wir jetzt auch eine Security vor unseren Chat stellen? Nee, die sollen wir doch von... Ach so, du meinst, weil wir das Medienhaus sind quasi. Das muss dann YouTube bezahlen. Nee, das wird zu teuer. Die müssen wir ja Raumanzüge geben, damit die draußen rumschweben könnten. Nee. Ja, aber ich sperre meine HaterInnen immer noch selbst. Ich brauche da niemanden für. Ja, wir schmeißen Haterinnen sowieso direkt aus der Luftschleuse. Ist klar. Wir brauchen gar keine Sperrung. Das erledigt sich dann von alleine. Ne? Im Weltraum hört dich keiner haten. Aber vorher lesen wir ihnen noch vogonische Gedichte vor. Genau. Apropos neue deutsche Medienmacher. Der Herr Daniel Bax ist auch einer von den neuen deutschen Medienmachern und der hat hier im Freitag sich dem Buch von der Judith Bassert gewidmet. Ideologen sind die anderen, schreibt er hier. Die Berliner Journalistin Judith Seven-Spassert schreibt in ihrem Buch Schäm dich mehr über sie selbst, als sie ahnt. Meinst du das Buch Schäm dich von Judith Seven-Spassert, das inzwischen auf Platz 8 der Spiegel-Bestsellerliste steht? Nee, ich meine das Buch Schäm dich von Judith Seven-Spassert, das im Moment auf Platz 8 der Bestsellerliste steht. Ja. Das ja, man soll sich an solchen Bestsellerlisten ja nicht orientieren, aber das Buch Schäm dich von Judith Bassert, das ist sehr empfehlenswert, das könnt ihr euch alle holen. Ja. Ich habe jetzt nur den Einband gelesen, nicht den Inhalt. Nur der Daniel Bax, der sieht das anders. Genau, und dann geht es hier um diese Laila Sharif aus Illinois, die einen Vortrag halten sollte und kritisiert wurde, weil sie israelische Besatzungspolitik, wie hier der Herr Back schreibt, Besatzungspolitik von Apartheid und zionistischen Siedlungskolonialismus spricht. Und deswegen wurde sie von der Universität ausgeladen. Und das ist natürlich laut Herrn Bugs jetzt totale Doppelmoral von der Judith. Weil das ist ja Cancel Culture, ne? Wenn man die auslädt, dann ist das ja Cancel Culture. Und die Judith findet das gut, dass man die ausgeladen hat, und findet es dann schlecht, dass die ja dann da von diesem Center for Intersectional Justice dann quasi extra mit einer Alternativveranstaltung dann versehen wurde, was jetzt hier aus irgendwelchen Gründen nicht aufgelistet ist. Keine Ahnung, warum. Ja, das ist ja dann Doppelmoral dann angeblich, weil Gründe. Ja, es ist ja auch ein bisschen was anderes, wenn eine Veranstaltung absagt oder wenn dafür gesorgt wird, dass man nirgendwo mehr in Erscheinung treten kann. Ist ja ein kleiner Unterschied, ne? Aber gut. Und genau das, was du gesagt hast, ist ja ein gutes Gegenbeispiel. Inwiefern ist sie denn bitte gecancelt worden, wenn sie eine eigene originäre Veranstaltung quasi präsentiert bekommen hat, nur für sie selber? Ja, das war von diesem Center for Intersectional Justice, die ja auch mit den Grünen verwoben sind und ja, denen man eine gewisse Nähe zu diesen Ansichten von wegen Siedlerkolonialismus und so durchaus unterstellen kann, ausgrund von der Tatsache, dass sie so jemanden dann halt eben sich da hinholen, ne, und so weiter und so fort. Und ich würde ja auch nicht mal unbedingt sagen, dass sie das nicht dürfen oder so. Aber was ich halt dann schwierig finde, ist, dass ja dieses Center for Intersectional Justice und diese ganze Intersektionalität und dieses ganze Gerede von Kolonialismus und bla und blub, dann halt so als die letzte Wahrheit dann hingedreht wird und dieses und da irgendwie Unterstützung von, also ich meine, das Center for Intersectional Justice gibt irgendwelche Sachen raus in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale hier für Diskriminierungsdings, nee, wie heißt es? Ja, ihr wisst, was ich meine. Die Diskriminierungsstelle des Bundes. Ja, oh Gott, diese ganzen Begrifflichkeiten, ne? Ich dreh durch. ja, genau. Und solche Sachen, ne? Und das finde ich dann unter diesem Gesichtspunkt, und unter diesem Gesichtspunkt wurde es ja auch erwähnt halt in dem Buch. Und da finde ich das halt schon interessant und wichtig, das halt auf solche Sachen hinzuweisen. Weil das ist ja im Prinzip der Knackpunkt, dass diese ganze Scheiße ja in unsere staatlichen Dinge überall einsteigt und überall irgendwie mit offenen Armen empfangen wird, so nach dem Motto, auf euch haben wir nur gewartet, mit euch machen wir jetzt den Antirassismus und mit euch werden jetzt die Menschen endlich zu Menschen und die ganzen Unmenschen werden hier irgendwie besiegt und so. Das ist ja gerade der Knackpunkt. Und deswegen heißt es ja auch, wie Ideologen ermitteln, was gut und böse ist und so weiter in dem Untertitel. Und das, da richtet er sich ja auch drüber auf, dass ja dann die Gendersprache da in Zweifel gezogen wird. Und das sei ein vermeintlicher Tugendwahn. Ja, aber im Endeffekt, also, das ist ja schon wieder, dass man da überhaupt dann drauf kommt und irgendwie meint, das wäre jetzt irgendwie wichtig. Und sich daran stören muss, ist ja jetzt auch nicht gerade ein Gegenbeweis dafür, dass diese Sache nicht, ja, als schwieriger und wichtiger irgendwie gesehen wird, als sie das tatsächlich ist. Ne? Also es wird ja zum Gerechtigkeitsding geframed und das ist ja auch im Endeffekt wieder das, was Judith in ihrem Buch schreibt. Und ja, also auch das ist ein Treffer halt, ne? Auch wenn Herr Bugs hier meint, das wäre nicht so. Wer schon Feminismus für neumodischen Schnickschnack hält und nicht mit Antirassismus oder LGBTQ-Diskursen belästigt werden möchte, der ist bei Bassat gut aufgehoben. Das ist einfach Character Assassination, sonst nichts. Weil ich meine, wer, also die Judith hat schon ein ganz gutes Gespür dafür, wo Grenzen sind und so. Die ist sogar in Teilen bin ich, glaube ich, sogar da noch ein bisschen härter. Also ich würde noch weiter gehen als sie. Also sie ist ein relativ moderater Vertreter unserer Richtung sozusagen, ja, für Kunstfreiheit und Pressefreiheit und weniger Einschränkungen. Aber jetzt so zu tun, als wäre sie antifeministisch und würde mit Rassismus, würde sie gar nichts anfangen können oder LGBTQ, ist halt einfach gelogen, Daniel. Ja, das ist ja auch, sie selbst vertritt die rechte Variante eines autoritären und identitären Denkens. Absolut nicht. Also mit keiner Silbe. Dir ist aber schon klar, Daniel, dass du hier eine Autorin mit einem Migrationshintergrund vor Ja, dir das schreibt hast. er ja auch noch, dass die Migrationshintergrund hat und dass das ja nur, ja, keine Ahnung, ach so, dass sie irgendwie ja aber nicht so richtig betroffen wäre, meint er dann hier, obwohl das ja auch nicht Ja, das sie, ist. weil Migration sie wird da heute white. nur zugelegt, damit sie sich den Argumenten gewähren kann, ne? Genau, das kommt noch in Eine der dritten Strategie. Folge der zweiten Staffel, kommt nämlich raus, dass sie den türkischen Anteil an ihrer Herkunft gekauft hat von einem Herkunftshändler in Istanbul. Und dann, was hat es fest überzeugt, dass der Kulturmarxismus schon alle Ritzen dieser Gesellschaft durchdringt? Nee, tut er nicht, tut er nicht, tut er nicht. Ein bisschen, Wir drücken den Vertretern dieser Richtung nicht 120 Millionen im Jahr in den Arsch, damit sie weitermachen können. Und wir gendern auch nicht in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und so. Also das ist doch Paranoia, ist ja doch. ja, und Ist dieser schon. Satz hier, ne, ist auch gut. Mit Feuereifer verteidigt sie den Status quo, finde ich nicht. Und jeden Versuch, diese in Frage zu stellen, Frauenquoten oder ein bisschen ein bisschen freundliche Sprachkosmetik. Freundlich. Ja, wertet sie als einen Das gute Frontalangriff auf deutsche Sprachkosmetikgesetz. Tradition und Kultur. Vollkommener Quatsch, vollkommener Blödsinn. Ja, wir brauchen ein Gesetz für gute Sprachkosmetik. Ja. Ja, Aber womit wir wir hatten ja schon mal festgefahren diesen haben. Streamtitel hier mit Sprachhygienekonzept, ne? Ja, Ja, ja. und das Wort Kulturmarxismus, das fällt in dem Buch, das wird auch im Ernst benutzt und daneben gibt es ein kleines Nümmerchen und wenn man dann hinten nachguckt, dann sieht man da noch eine differenzierte Einordnung dazu, wie sie das Wort halt verwendet und wie sie es nicht verwendet und ja. Also ja, und gilt für uns übrigens auch. Wir sagen es ja auch ganz gerne mal. Aber es ist halt einfach so. Dieses ganze Rumdrehen, und das wird ja in diesem Artikel auch getan, dass man hier irgendwie meint, das Ach wäre ja. ja alles nur, würde ja alles nur der Gerechtigkeit dienen. Sämtliche Ideen, die man so hat. Und ja, das ist halt eben irgendwie, man sagt Gruppe A, man sagt Gruppe B, man sagt Gerechtigkeit und ja, das ist Kulturmarxismus aus meiner Sicht. Also, wie soll man Ja, das es ist anders nennen? eine kulturmarxistische Methode. Es wird halt alles umgedreht. Ne, hier sowas. Wer die Medien sind, in denen Intersektionalität wie eine Heilslehre gefeiert werde, wie Bassat behauptet, bleibt zwar ihr Geheimnis. Mehr als Nee, ein paar bleibt nicht ihr Beispiele aus Tanz in Geheimnis. öffentlich-rechtlichen Nischen führt sie nicht an. Ja, öffentlich-rechtliche Nischensender. Erstmal, okay. Und es ist einfach Das soll der wichtig. Deutschlandfunk wahrscheinlich sein, Man dieses kann sich der vor Beispielen noch öffentlich-rechtlichen gar nicht Nischensender. erwehren. Erwehren. Aber, oder was es noch viel besser zeigt, was du gerade gesagt hast, hier, nirgendwo klagt es sich schöner, dass man angeblich von einem politisch korrekten Mob mundtot gemacht werde, als von gleichgesinnten, konservativen Publikum. Ja, also, ja, und hier, Moment, hier, mit Menschen, die tatsächlich fürchten müssen, nicht nur mundtot, sondern wirklich tot gemacht zu werden oder Ja. Gewalt zu erfahren, nur weil sie ihren Mund aufmachen, hat Bassat aber wenig Mitleid. Es ist schon wirklich dreist. Ja, da geht es um diese Kuhnke-Geschichte, ne? Also. Als wenn die Tante Angst um ihr Leben haben müsste. Ich finde das so. Ja, und was Herr Baxter natürlich verschweigt, ist, es gibt ja einen guten Grund, warum Judith ihr das vorwirft, und das liest man auch alles in dem Buch. Das sind halt diese ganzen, ja, Kampagnen, die alle Nase lang fährt, die Kuhnke gegen alle Welt, als krasses Beispiel halt dieses Ding von wegen, ja, ich will hier Twitter brennen sehen, bla bla bla, White Devil und so, ne? Das war ja dieses Ding, wo sie da irgendwie White Devil trennen lassen wollte, was dann ja auch geklappt hat. Und ja, also da gibt es aus meiner Sicht, und wenn das jetzt irgendwer, jetzt mal angenommen, irgendwer von der AfD würde jetzt losgehen und sagen, so, hör, ich bin jetzt hier heute mal besonders edgy oder so, ich lasse jetzt hier irgendwie mal, keine Ahnung, irgend so ein Schimpfwort für Schwarze, das lasse ich jetzt hier trenden und da füge ich dann noch ein O ein oder so, damit es keiner merkt oder irgendwas, damit es der Algorithmus nicht rausfiltert oder irgendwie. Da würde doch da auch keiner sagen, so, ja, das ist jetzt meine Satire oder so, um irgendwie, weiß ich nicht, der Gesellschaft zu zeigen, wie stark diese Rassismusthemen irgendwie angegangen werden oder so. Nee, da würden die hier 1000 Briefe darüber schreiben, dass alles den Bach runtergeht, dass wir 5 Minuten vor Machtübernahme stehen und alle sich hier vom nächsten Pogrom irgendwie in Acht nehmen müssen oder so. Ne? Ja, aber hier kann man das mal schön aussparen, weil es ja eine Shiro Jasmina Kunke hier. Ist ja kein Geschäftsmodell, wenn man Geld, Spendengeld sammelt bis zum Abwinken fürs Existieren und schwarz sein. Ja, wir waren ja gerade schon beim Thema Ideologie und hier gibt es ein Interview von Anna Schneider mit der Linda Teuteberg von der FDP. Und die Linda Teuteberg wünscht sich hier, wie man auch im Titel schon sehen kann, mehr Ideologie in der FDP, also mehr liberale Ideologie. Und da kann ich absolut zustimmen. Also mich stört das ja auch immer viel. Ich nenne das ja immer Sophistenliberalismus, so wenn man jeden Kram irgendwie umdeutet, so von wegen tralala hier, dann nichts ist so zeitgeistig, sich über den Zeitgeist zu beschweren und solche Dinge. Und sie hat ja auch schon so ein bisschen gegen den gegen so einen Vertreter von diesem Verklären von sämtlichen Sachen als das ist ja einfach nur Fortschritt und gut und so, obwohl das eigentlich Dinge sind, hinter denen sich halt nicht besonders viel Freiheit irgendwie verbirgt. Und das Problem sehe ich ja auch so ein bisschen und sie sagt jetzt hier halt, dass ja gerade in diesen ganzen Dingen, die wir tagtäglich haben, ne, so Sachen wie mit dieser Mietpreisbremse und so, und da sämtliche Leute halt immer auffahren mit ihrer Ideologie im Endeffekt, dass sie dann da irgendwie den Markt halt blöd finden und alles blöd finden und ja, man dann aber nicht den Mut hat, dann irgendwie zu sagen, so, ja, aber wir stehen jetzt ein dafür, dass wir hier einen Markt machen und so und quasi nicht die Gesellschaft immer noch mit schlecht reden und so weiter und so fort. Und ja, das hat eben dieses Einstehen für einen Rechtsstaat, Einstehen für die Freiheit vom Individuum oder für das Individuum generell, Einstehen für Marktwirtschaft, dass man das halt mehr machen sollte und dann sich dann nicht einfach irgendwie in diese Defensivrolle da irgendwie bringen lassen soll, dass irgendwie alle Leute mit ihren absoluten moralsauren Sachen da irgendwie ankommen und man dann selber da irgendwie dann sich noch zu hinreißen lässt, da irgendwie mit einzustimmen oder so. Das sagt sie jetzt zwar nicht mit diesem sich mit hinreißen lassen, aber das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Weswegen ich ja da absolut nur dafür sein kann, für diesen Mut zur Ideologie. Ich glaube halt auch, dass man vor lauter Sozialliberalität halt eben diese Liberalität nicht vergessen sollte und dass das halt aus meiner Sicht halt viel einfach nur so ein dieses Liberalwort immer gerne genommen wird, weil es halt eben nach Ausgewogenheit und Freiheit und gut und positiv irgendwie klingt, aber das, was die Leute dann hinterher dann meinen, wenn sie dann irgendwie dann so sagen, so ja, aber wir schließen jetzt hier einfach die und die Leute aus, weil das sind ja einfach nur Populisten und dieser und jener ist ja einfach nur ein Rechter oder dies und das ist ja nur ein Narrativ und bla bla bla, diese 1001 Gründe, die Leute ja dann wieder haben, warum dann irgendwo keine Freiheit herrschen sollte, ne? Und ja, außerdem verwirren die ganzen Leute in ihrer Konfusion halt auch den Liberalismus und den amerikanischen Liberalism. Ja, das kommt auch dazu, das ist auch ja, wahr, ja. Und ja, finde ich immer wieder sehr seltsam, wenn mir jemand was über die Liberalen in Amerika erzählen. Ich denke mir, welche Liberalen in Amerika? Die Libertarians? Ja, erzähl mir was von Libertarians, dann wissen die gar nicht, worum es geht. Wunderbar. Und bei diesem Satz hier kann ich auch nur dreifach unterstreichen und noch drei Ausrufezeichen dranhängen. Manche wollen den antitotalitären Konsens in unserem Land durch einen sogenannten antifaschistischen Konsens ersetzen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein absoluter Kernpunkt von dem ganzen Problem, was wir im Moment haben. Ne, dass man nicht mehr sagt, irgendwie das Problem sind die Leute, die das alles zu weit und zu eng sehen und dann irgendwie Gewalt haben wollen und auf die Leute dann irgendwie los wollen und die dann irgendwie fertig machen wollen und so. Sondern das Problem ist rechts. Und jetzt müssen wir hier antifaschistisch sein und das heißt dann so viel wie alles erlaubt, weil die anderen sind ja die Schlechten und wir sind die Guten und wir müssen die ja jetzt hier besiegen, ne, und so weiter und so fort. Das ist ja das, was wir im Moment haben. Also was überall gefordert wird, als Maßstab, ne? Also dieses Ding von wegen, ne, alles führt in den Faschismus und die Freiheit führt ja sowieso in den Faschismus und dass man das halt eben alles dann deswegen dem unterordnen muss, diesem höheren Ziel, dem absoluten Ziel des Antifaschismus, der dann dagegen überall geht und dass man dann halt überhaupt nicht merkt, dass dieser Antifaschismus, wenn der jetzt diese totalitären Züge dann aber annimmt, dann selber der Feind ist. Das ist dann nicht mehr das Gute. Das ist dann. Ja, nein, so ist es ja nicht. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Das wäre dann ja eine ganz andere Ideologie, die den Antifaschismus einfach nur vorschiebt, um Rekrutierungsarbeit zu leisten oder Agitationsarbeit. Aber ja, das tun sie doch. Sagen wir es mal so, ein Antifaschismus, wie er ja politisch gelebt wird, sieht ja nicht die faschistischen Elemente im Sozialismus und im Kommunismus beispielsweise. Ja, von den Methoden her gibt es da sehr wenig Unterschiede, aber natürlich gibt es sehr stark ideologische Unterschiede, aber es wird ja einfach so getan, als ob das gar nicht so wäre. Ne? Ja eben, deswegen Das sorgt halt dafür, dass man halt sagt, Totalitarismus gibt es ja nur auf einer Seite, also kann man das Wort auch gleich ein bisschen präzisieren, ne? Ja, also wenn dieser Antifaschismus, der sollte ja dann totalitär sein nach deren Leseart, weil alles andere ja in den Faschismus führt. Das ist ja gerade der Knackpunkt. Na, das haben wir ja ewig mit diesem ganzen Krempel, dass ja Kritik an Corona ist rechtsradikal. Leute, die ihre Computerspiele spielen wollen, sind rechtsradikal. Irgendwas wird ja dran sein. Und nach diesem ganzen Theoriegebilde von, das ist ja das, was Marcuse und diese ganzen Heinis da, wo die ja da mit ihrem kritischen Bewusstsein darauf hinausgelaufen sind. Man gehe durch die Welt, zeige auf alles und sage, führt in den Faschismus. Und das ist halt totalitär, wenn man da dann aus der Theorie die Praxis machen will, um da nochmal die Beine auf zu zitieren, dann ist man halt beim Totalitären angelangt. Und da kann man sich da noch so viel Antifaschismus auf seine Fahne draufschreiben. Das ist dann halt genauso abzulehnen und zu bekämpfen. Und natürlich kann geschossen werden. Ja. Genau, und dann sagt sie ja auch, dass Verhältnismäßigkeitsprüfung von Grundrechtseingriffen wird verächtlich gemacht. Ja, diese Entwicklung ist alles andere als liberal. So ist das. Ja, und zu diesem Ding von antitotalitären versus antifaschistischen habe ich hier nochmal den Herrn Popper rausgekramt. Und zwar bin ich da auf den James Lindsay drauf gekommen, auf diese Sache, der hier auch das Toleranzparadox von Herrn Popper, das viel zitierte aus dem Buch Open Society and Its Enemies. Das ist eigentlich nur eine Fußnote aus diesem Buch, die ja auch komplett zitiert wird bei Wikipedia, wohlgemerkt nur in der englischen Version. In der deutschen Version wird sie nicht zitiert, da wird sie irgendwie nur in drei Punkten zusammengefasst oder in zweien. Und ja, also was der Popper hier im Endeffekt sagt, also es wird immer so dargestellt, als würde er quasi sagen, ja, die Intoleranten dürfen wir nicht tolerieren und das heißt dann so viel wie, wenn jetzt einer ankommt und irgendwie sagt so, ja, Corona-Maßnahmen brauchen wir nicht, dann ist der ja intolerant und die Leute sterben und dann dürfen wir den nicht tolerieren und dann müssen wir den mundtot machen und fertig und so, als Beispiel. Und was er aber sagt, ist ganz was anderes, nämlich Er sagt halt eben, dass er sagt im Endeffekt das Gegenteil. Er sagt nämlich nicht, dass wir immer gegen solche intoleranten Philosophien vorgehen sollten, nämlich so lange, wie man denen begegnen kann mit rationalen Argumenten und mit der öffentlichen Meinung, die im Zaum halten kann, dann wäre das halt eben unklug, die zu unterdrücken. Und wenn man die unterdrücken sollte, ist, wenn die halt eben nicht dazu bereit sind, zu argumentieren, sondern das ganze Argumentieren ablehnen und auch ihren Anhängern da sagen, dass sie da nicht drauf hören sollen, auf irgendwelche rationalen Argumente, weil das alles nur in die Irre führt, und denen sagen, dass sie dann gegen diese Argumente mit Gewalt, also mit ihren Fäusten oder Pistolen vorgehen sollen. Ne, Banden bilden halt, ne? Ja, also mit anderen Worten, was Karl Popper sagt, ist halt eben nicht, man darf den Leuten nicht zuhören, sondern was Karl Popper sagt, ist, solange wie die Leute einem zuhören, kann man das auch alles machen. Aber erst wenn die Leute dann anfangen zu sagen, nee, wir dürfen ja keinem mehr zuhören, also im Endeffekt das, was die Leute immer behaupten, was der Popper sagt, dann wird es wirklich schwierig. Ne? Und dann muss man da auch gegen vorgehen. Und das ist halt eben, ne, das ist dieser antitotalitäre Konsens. Das ist dieses, solange wie man sich noch unterhalten kann und wie halt eine Sache nicht irgendwie dargestellt wird als der Wahrheit letzter Schluss und das einzig Wahre, und in dem, wo wir uns einfach nur mit voller Gewalt und allem da jetzt unterwerfen müssen, so lange lässt sich das halt eben auch tolerieren und sollte das auch toleriert werden. Wäre halt auch unklug, wenn man das nicht tolerieren würde. Na, also das ist im Prinzip genau dieser Knackpunkt. Und dieses mit dem, wir müssen gegen alles vorgehen und so weiter und so fort, das ist halt eben eigentlich das, was dieser Herbert Marcuse wiederum sagt, in seiner repressiven Toleranz. Und da ist es halt ja, wieder bezogen, genau. Und da ist es halt wieder bezogen auf die herrschende Macht, ne, beziehungsweise quasi, ne, den liberalen Rechtsstaat, egalitären Staat, dass man die Leute nicht aufgrund von ihrer Hautfarbe beurteilt, dass man ja, dass man eine Wirtschaft hat und so. Also alles, was halt eben nicht der kommunistischen Revolution dient, sozusagen. Ne? Das ist ja alles, was in den Faschismus führt, dann wieder dann nach Ansicht von dem Herrn Marcuse mit seinem kritischen Bewusstsein. Und das ist aus meiner Sicht halt wirklich dieser Knackpunkt, den wir da im Moment philosophisch haben in unserer Zeit. Und da kann man gar nicht genug darauf hinweisen, auf den Herrn Ja, Popper, das ist der was er wirklich Knackpunkt. sagt. Aber das Problem ist, dass es halt immer eine Frage der Perspektive ist. Ja, weil beide oder alle jeweiligen Seiten reklamieren für sich ja, dass die anderen die Intoleranten sind. Man selber ist es ja nicht. Ja, aber hier gibt es ja im Prinzip eine vernünftige, hier gibt es ja was, worüber man die Sachen halt wirklich testen kann. Also hier steht ja nicht, die richtige Philosophie sollte hier irgendwie erlaubt sein und die falsche verboten, sondern hier steht ja, solange wie wir uns halt drüber unterhalten können, müssen wir diese Unterhaltung auch führen. Und das ist halt eben das Gegenteil auch von diesem ganzen Kram mit die Worte führen zu Taten, bla bla bla, ne? Also das ist alles, führt alles nicht in eine offene Gesellschaft. Aber das ist das, was wir jetzt auch schon im konservativen und im liberalen Kontext haben sich die Leute schon von anstecken lassen, von diesen ganzen Logiken. Ne? Also da haben wir das ja auch, dass die Leute dann irgendwie meinen, die Worte führen zu Taten, la la la. Ne? Oder also von diesem hier kann man halt auch eben sagen, dass es im Endeffekt ja auch nicht so, dass es ja im Endeffekt dann noch gut ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine AfD im Parlament hat, mit dem man sich da streiten kann, ist besser, als wenn man nur irgendwelche Prepper außerhalb vom Parlament hat, die sowieso schon sich darauf vorbereiten, alles mit Gewalt dann umzuschmeißen und da gar nicht mehr drüber reden wollen oder so, ne? Aber das sieht man halt auch nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise vielleicht noch ein Zeichen von einer gesunden Gesellschaft sein könnte. Das wird ja auch schon so gesehen, als wäre das alles schon die Vorboten des Faschismus, gegen die man jetzt mit allen Mitteln vorgehen kann. Ja, und es ist ja auch, wir haben es ja auch mit einer Bewegung zu tun, die schon aus Kontaktschuld die Diskussion ablehnt. Also das ist praktisch, diese ganze Woke-Geschichte ist ja ein Gegenentwurf zu dem, was Popper sagt. Absolut, genau. Deswegen ist das ja auch so wichtig. Ja, und hier haben wir jetzt die rechte Seite vertreten. In Gestalt von Herrn Neumann, der jetzt wohl irgendwie der frisch gewählte Chef von der Jungen Alternative Deutschland ist. Und der hier schreibt, nach einigen Diskussionen mit Ordnungsstaatlern fällt auf, dass trotz grundsätzlicher Differenz man oftmals beim chinesischen Modell als im Groben sinnvollste Form zukünftiger Staatswirtschafts- und Gesellschaftsordnung ankommt. Das gilt es für Europa zu formulieren. Und er sagt weiter, ist natürlich keine große Neuigkeit und etliche haben da bereits einiges geleistet. Aber dass der völlig fragmentierte Westen eine Neuordnung zwecks integraler Gesellschaftsformung von Wirtschaft bis zur Religion benötigt, ist in Zeiten des Wokismus nicht zu übersehen. Übersetzung. Wumau. Diese ganzen Leute, die da alle irgendwie jetzt uns in komplett in die eine Richtung drängen wollen, liegen natürlich falsch. In Wahrheit müssen wir komplett in die andere Richtung gedrängt werden mit autoritären Maßnahmen. Na? Also wir brauchen keine unterwanderte Gesellschaft in Wirtschaft und Religion und überall. Und das ist sie ja im Endeffekt. Ne? Also wir haben diesen Wokismus, den haben wir da überall drin in den Sachen. Das muss man ja wirklich so sehen. Zwar jetzt klar, nicht in jeder Firma, nicht in jeder Gemeinde, nicht in allem. Aber halt schon so sehr, dass es halt auffällt, ne? Mit diversen Sachen, wie wir auch gleich noch sehen werden, mit Religion, mit diesem Flüchtlingsboot, da kommen wir gleich noch zu. Und dass sie ja über ihre gerechte Sprache und dieses ganze Zeug haben wollen. Also da sind schon genug Leute halt da drin vorhanden, die halt meinen, dass diese Dinge irgendwie wichtig wären und die da alle da irgendwie vorantreiben wollen. Und ja, aber das ist nicht besser, was ihr dann wollt. Das ist nicht besser, dass ihr uns hier rumchinesen wollt und irgendwie mal das Einzige, was an China dann irgendwie falsch ist, ist keine Ahnung, dass sie da einen Stern haben und kein Hakenkreuz. Ich weiß es nicht, was ihr meint. Also. Tja, dieser Tweet wurde automatisch aus Mandarin übersetzt, ja? Vielleicht, ja. Und hier zu diesem hier hat auch jemand geschrieben, ja, das ist der junge alternative Führer, der Nationalsozialismus fordert, weil im Endeffekt, ja, also das ist nicht falsch. Im Endeffekt ist es das ja. Weil, also, völlig fragmentierte Westen, ja, das ist eurer Meinung nach, denn das ist dann wieder das, was ihr meint, was das Problem ist, dass die Leute alle selber tun, was sie wollen. Aber das ist nicht das Problem, dass sie selber tun, was sie wollen. Das Problem ist, dass sie jetzt diesen ganzen autoritären Kollektivismus von links haben und wenn wir den durch autoritären Kollektivismus von euch ersetzen, dann wird da nichts besser. Und das wisst ihr auch, weil sonst würdet ihr nicht auf China kommen, die ja jetzt auch nicht die Volksgemeinschaft von Europa irgendwie darstellen oder so. Also, chinesisch. Geil, ne? Also. Ich hätte gern einmal das panierte Hühnerfleisch mit Erdnusssoße und Reis. Ich glaube, die 38 war das. Ja, soweit, Herr Neumann. Ja, aber das ist halt, deswegen predige ich ja auch schon von Anfang an immer wieder dieses Mantra, es sind die Extremisten, habe ich ja heute auch schon getan. Es ist keinem geholfen, wenn man diesen Arschlöchern zuhört, egal von welcher Seite des Spektrums sie kommen mögen. Ja, es ist Kollektivismus halt. Ne? Also vor allem, würde ich halt sagen, an der Stelle. Ja, das hier von der Welt. Kirche kann nicht mit linken Gewalttätern in einem Boot sitzen. Wird hier jemand zitiert, ich glaube von der CDU oder so, wo ich aber direkt sagen muss, naja, also augenscheinlich können sie ja. Sollte nicht heißen oder so. Aber ja, auf jeden Fall hat ja die evangelische Kirche, beziehungsweise die EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, so ein Sea-Watch-Boot gesponsort. Und da in diesem Boot haben sie jetzt ihre Antifa-Flagge gehisst. Und es gibt dann halt bei diversen CDU-Politikern, unter anderem auch bei Volker Kauder, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden, da jetzt eine Riesenaufregung darüber, dass das ja nicht gehen würde mit Extremisten. Wo ich durchaus sagen würde, ja, natürlich, da richtet ihr euch zu Recht auf, aber lustig ist dann halt, was die Kirche daraus macht, denn die sagen dann quasi so, ja, weiß ich doch nicht, was sie da für eine Fahne aufhängen in ihrer Sea-Watch. Dann fragt die doch selber. Das ist im Endeffekt die Reaktion von der Kirche da drauf. Und das ist dann auch wieder geil, ne? Weil wir uns ja die ganze Zeit darüber unterhalten, was wohin führt und wer wo sich nicht distanziert und ne, diese ganzen Dinge. Und jetzt hast du hier so nach dem Motto, ja, nur weil wir da jetzt Geld für gegeben haben und nur weil wir komplett deren ganze Ideologie gefressen haben, dass jetzt dieses die Leute da irgendwie nach Europa schleppen, eine gute Sache ist. Das nur deswegen heißt das doch noch lange nicht, dass wir da irgendwas mit denen jetzt zu schaffen haben und uns da irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wie die darauf kommen, da ihre Antifa-Flagge zu hissen. Keine Ahnung. So, nur weil wir sagen, so dieses No Borders, No Nations, das ist ja im Endeffekt, da können wir ja nichts gegen sagen, so, ne? Das heißt das doch noch nicht, dass wir da jetzt irgendwie uns zu äußern müssen. Nö, warum denn? Also. Und der allerletzte Satz war auch enorm. Also steht hier, seitdem 2017 die Kooperation mit der teilweise brutal agierenden libyschen Küstenwache ausgebaut und die staatliche Seenotrettung der EU zurückgefahren wurde, kamen viel weniger Menschen über das Meer nach Italien und viel weniger dabei ums Leben. Tja, würde ich sagen, Ziel erreicht, ja? Oder nicht? Ja, aber du weißt ja, das ist, solange da einer irgendwie sich auf ein Brett setzt und rüberfährt und dabei ertrinkt, ist das zu viel. Was natürlich grundsätzlich ethisch auch stimmt, aber auf der einen anderen Seite halt auch voraussetzt, dass Menschen rational in irgendeiner Form handeln. Das ist in der Situation halt nicht gegeben. Ja, und die Diskussion ist ja auch nicht Leute ertrinken lassen oder Leute nicht ertrinken lassen, sondern die Diskussion ist, soll man die nach Europa bringen alle? Ja. Das ist die Diskussion. Natürlich. Und nichts anderes. Und das ist halt eben das, wo die Antifa-Leute sagen, ja, natürlich, klar, no borders, no nations und ist doch einfach alles egal und spielt auch keine Rolle. Und Frau Baerbock möchte ja auch nach der Wahl, falls sie gewinnt, eine einladende Einwanderungspolitik. Mir ist jetzt schon ganz schwindlig. Vielleicht gehe ich ins Kloster. Jan, hast du wenigstens deine Ruhe? Meinst du, ja? Ja, wenn das so läuft wie in Russland damals, dann machen sie aus deinem Kloster wahrscheinlich das erste Konzentrationslager. Oder eine Traktorenhalle. Und dieses hier ist nun eine kleine Twitter-Unterhaltung, fand ich aber ganz nett, auch wieder in diesem ganzen Bereich ja, Extremismus und wir kleben einfach mal, wir unterhalten uns einfach mal über die Labels darüber, weil alles andere ist ja egal. Hier schreibt jemand, würde mich auf eine Diskussion zum Begriff Klassenkampf nicht mehr einlassen. Es geht in erster Linie um Klassengerechtigkeit und Kritik an ständiger Ausblendung von Klassismus. Hashtag Framing. Und dann kommt Sarah Lee, uns ja noch bekannt als die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. Was findest du an dem Begriff Klassenkampf problematisch oder verstehe ich dich falsch? Antwort: Wird häufig genutzt, um valide Kritik als in Anführungsstrichen zu extrem zu framen. Ja, das ist Klassenkampf. Ne, historischer Materialismus, alles umwälzen, Proletariat, Diktatur des Proletariats, das wird einfach nur genutzt, um valide Kritik als zu extrem zu framen. Gerechtigkeit kommt inhaltlich näher und ist kommunikationstheoretisch smarter. Ne? Also, wir wollen Klassenkampf, aber wir müssen uns noch überlegen, wie wir das kommunikationstheoretisch smarter den Leuten sagen. Wir müssen das schlauer und kommunikationstechnisch smarter. Wie wäre es mit Kraft durch Freude? Es ist so, ja, wenn du schon anfangen musst, deine eigene Ideologie zu framen, damit sie Sinn macht und damit du sie anderen Leuten verkaufen kannst, dass du deine eigene Ideologie in Päckchen packst mit buntem Papier außenrum, damit die Leute nicht auf den ersten Blick sehen, dass du irgendwie Lager einrichten willst und Andersdenkende irgendwie nach Sibirien schicken, dann stimmt irgendwas nicht. Das ist nur mal so als Tipp für euch junge Politik-Interessierte. Und das geht ja in die gleiche Richtung hier. Das ist ja genau dasselbe. Ja, der Herr Ohanwe. Sehr schön hintereinander gepackt. Herr Ohanwe äußert sich zu Joe Biden. Es wird ja so oft, demokratischen Parteien wurde immer unterstellt oder den Leuten, das sei so viel Symbolpolitik und es ginge um irgendwelche Social Issues, aber nicht palatable change, also Dinge, die du wirklich siehst. Und er zeigt halt, dass du systemischen Rassismus ansprechen kannst, aber trotzdem crucial real change irgendwie, also Dinge, die du fühlen kannst, haptische Veränderungen bringen kannst, indem er dieses Paket in den Weg geräumt hat. Und selbst der hardcore-linke Flügel der Demokraten, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, die eigentlich gar nicht viel mit Joe Biden gemeinsam hat, meinte, sie sei beeindruckt gewesen und dass Progressives wirklich beeindruckt davon sind, was Joe Biden da geschafft hat. Und ich glaube, dass diese Erfahrung und sein Alter tatsächlich ihm geholfen haben. Ja, Erfahrung, alles sein Alter. Klar. Joe Biden wird nicht von seiner eigenen Partei kritisiert. Was für ein Erfolg. Wahnsinn. Übrigens, das glaube ich immer nicht noch. Mal, aber egal, was ist das für ein Blödsinn? Übrigens sind, glaube ich, immer noch Kinder in Käfigen, wie ihr das genannt habt. Und der Herr Biden hat gesagt, er möchte, dass die Mauer fertig gebaut wird. Und der Herr Biden hat gesagt, es sollen nicht so viele Einwanderer an der Südgrenze reingelassen. Wo ist der neue Erfolg, Malcolm? Positive Change. Wo ist der denn, der fühlbare Erfolg? Ist es jetzt nicht einfach so, dass ihr halt euch auf diesen, also ihr habt euch darauf festgelegt, dass das die Guten sind und jetzt wird einfach geglaubt oder was, dass man diesen Wechsel irgendwann kriegt oder wird ein Wechsel ausgestellt praktisch auf die Progressivität oder was? Naja, 100 Tage ist er jetzt, glaube ich, im Amt oder fast. Und was ist passiert? Ja, das ist... Ne, viel Lobhudelei, das ist, ach, endlich oh, ich habe die Klimakonvention. Endlich nicht mehr Trump, was anderes ist eigentlich nicht passiert. Ja. Ich habe die Klimakonvention wieder unterschrieben. Und der hält jetzt kaum noch Pressekonferenzen, ne, was ja auch Journalisten überhaupt nicht stört, weil hat ja auch nichts mit Transparenz oder so zu tun. Ist ja eh nur Gelaber. Er hat irgendwie wieder Angriffe auf Syrien fliegen lassen. Oder also auf iranische, glaube ich, waren es Stellungen oder was. Ja. Lohnt sich. Also hat. Wirkt nicht so extrem als Socialist. Ja, was er vielleicht meint mit diesem Kram, ist irgendwelche Lippenbekenntnisse für Equity. Ne? Das finde ich ja total geil. Dass man ja, das ist dasselbe wie eben bei den zwei Damen auf Twitter. Das ist. Er wirke dabei nicht so extrem und Socialist. Also das ist auch buntes Papier drumherum, Schleifchen und so. Und dann merkst du halt nicht, dass halt bei den Demokraten inzwischen auch halt ganz andere Leute, wie er eben selber ja auch erwähnt hat, wie AOC und ihre Clique, dass die halt auch den Finger mit am Steuerrad haben. Weil der sieht ja, für die Amerikaner ist der kaufbar. Das ist ein alter weißer Mann, das kennen die so ungefähr. Also die versuchen immer weiter halt ihr trojanisches Pferd in jede Stadt zu schieben, die das Tor aufmacht. Ja, hier haben wir einen Antrag von der FDP zum Schutz der Bundestagswahl 2021 vor Desinformation und Cyberangriffen. Und ja, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert mal wieder. Also sagen wir es mal so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bringen soll, weil ich glaube, man liegt ja wieder so ein bisschen im Trugschluss auf, dass man da überhaupt was gegen tun könnte jetzt vernünftig. Also ich sag mal, Eine Sache, wo sie immer wieder darauf verweisen, aber wo sich auch schon viel getan hat, ist halt dieses Transparenzding, dass man jetzt irgendwie an irgendwelche Facebook-Reklame irgendwie dran schreibt, das wurde bezahlt von dem und dem oder so. Dass man halt irgendwie weiß, ja, wo das jetzt herkommt. Aber das kann man dann auch vielleicht wieder irgendwie aushebeln oder so über irgendwelche Frontorganisationen oder keine Ahnung wie was. Also ob das jetzt wirklich irgendwie die Desinformation wirklich zurückbringt, weiß ich auch nicht. Und dann ist es natürlich auch wieder so, dass dieses ganze Gerede über diese Desinformationskampagnen komplett einseitig geführt wird. Also es wird natürlich nur gesagt, es gibt Russia Today und es gibt hier TRT und die machen irgendwelche Sachen und die wollen halt auch irgendwelchen Dissens dann irgendwie sehen, was ich auch denke. Also was ich schon glaube, dass da viel halt probiert wird, auch irgendwelche bestehenden Unstimmigkeiten in Bevölkerung halt zu amplifieren. Da gibt es ja auch die Buchempfehlung von Abel von damals, die ich mir auch durchgelesen habe, absolut empfehlen kann. Hier dieses Buch von dem Thomas Reed, wie heißt es, Active Measures, wo er ja auch über den Kalten Krieg schreibt und die Sachen, die sie da halt damals gemacht haben, um halt solche Desinformationskampagnen zu fahren, aber halt eben auch mit Bezug auf die heutige Zeit. Und ja, diese Desinformationskampagnen zeichnen sich halt vor allen Dingen halt dadurch aus, dass man halt probiert, bestehende Konflikte innerhalb von einer Gesellschaft halt anzuheizen, zu erhöhen, und damit dann halt dafür zu sorgen, dass halt diese Gesellschaften dann halt geschwächt werden. Und das wird hier aber ja leider, also jetzt nicht speziell von der FDP, aber generell halt auch von den anderen Parteien wieder komplett einseitig halt behandelt. Ne? Die sehen halt irgendwie immer nur Russland. Russland ist halt meistens immer so Russland. Hier in diesem Antrag würden auch lauter Sachen wegen der amerikanischen Wahl irgendwie da drauf hingewiesen. Aber da halt auch wieder nur so aus dieser, was man halt in den Medien so hört, Russland, bla bla bla Russland. Ne? Wobei ja hinter dieser ganzen Geschichte mit dem Trump und Russland von der Wahl 2016, da ist ja eigentlich überhaupt nichts von übrig geblieben. Von dem ganzen Kram, was sich in Deutschland auch irgendwie noch nicht so richtig rumgesprochen hat. Und ja, was man aber nie hört, ist zum Beispiel Al Jazeera, ne, die ja auch dieses AJ Plus betreiben, die in Amerika ja vor allen Dingen diese ganzen Sachen mit Islamophobie und dieses ganze Zeug irgendwie da anheizen und darüber reden oder diesen ganzen Progressivismus, Feminismus-Zeug und so, da ganz viele Inhalte zu publizieren, auch schon über die ganzen letzten Jahre da ganz viel zu beigetragen haben, dass solche Sachen halt immer mehr irgendwie en vogue geworden sind. Aber da würde jetzt natürlich niemand auf die Idee kommen, da irgendwie mal zu sagen, das ist vielleicht eine Desinformationskampagne. Oder ja, wenn jetzt irgendwie die Kühnerst irgendwelche bösen Kommentare bekommt bei Facebook oder so, dann ist das natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo man sofort losrennen muss und neue Gesetze machen muss. Und das hat natürlich auch überhaupt nichts damit zu tun, dass vielleicht ein Geheimdienst oder sowas irgendwie sowas anfacht, um dann die Leute dazu zu kriegen, dass sie halt irgendwelche Dinge dann schieflegen, damit andere Leute dann halt mehr eingeschränkt werden oder einfach so ein Gefühl dann irgendwie entsteht, dass halt der Staat nicht mehr auf seiner Seite ist und nur noch dazu da ist, um einen zu triezen oder wichtige Informationen irgendwie zu unterdrücken oder so. Und das reicht ja schon aus, das Gefühl, diesen Zweifel sehen, das kann man mit solchen Kampagnen, könnte man das halt prima tun. Aber da wird nie dran gedacht. Das ist alles vollkommen außen vor. Das fällt niemandem überhaupt noch auch nur ein. Nee, es ist nur Russland. Russland sagt irgendwas und Russland. Und in der Rede dazu, wo sie das jetzt vorgestellt hatten, hier diesen Antrag, da hat der eine von der SPD irgendwie gemeint, ja, die Demokratie wird in Frage gestellt. Und das hat man auch in Amerika gesehen. Also das ist halt auch wieder so dieses Ding. So, da kann man dann wieder irgendwie mit losrennen und irgendwie meinen, so jeder, der jetzt irgendwie sagt, irgendwas wäre verkehrt oder so. Jetzt vielleicht auch im Zusammenhang mit der Corona-Geschichte oder so, mit den Maßnahmen dazu. Da kann man dann sofort schreien, irgendwie Desinformation und bla bla, um dann irgendwie dafür zu sorgen, dass man dann irgendwie da meint, man müsste da irgendwas tun. Und hier wird sich größtenteils bezogen auf diese Europa-Richtlinie für den digitale Dingsbums. Hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber geredet. Digital, wie heißt es? Was mit Digital? Bryce, du weißt es doch bestimmt. Digital? Digitale Dienstleistung oder irgend sowas war doch das von... Digitale Digital, da ist es, Digital Services Act, genau. Ach, der Digital Services Act, Verzeihung. Ja, genau. Das ist sowas, wo sie sich halt richtig viel von versprechen gegen solche Sachen. Keine Ahnung. Also ich glaube, aus meiner Sicht ist es halt wieder so ein auf einem Auge blind sein, vorlesen, was gerade an der Scheune steht und dann irgendwie meinen, man hätte alles verstanden und wüsste jetzt irgendwie, wie man reagieren soll, damit man nicht auf die falsche Fährte geleitet wird, wo ich halt bei vielen von diesen Sachen, die da an der Scheune stehen, schon von vornherein sagen würde, dass ihr da schon der Desinformation aufgesessen seid, um das alleine so zu sehen irgendwie. Ja, bei diesem Digital Services Act, da stehen aber auch ganz böse Sachen drin, muss man sagen. Also teilweise Sachen, die einfach praktisch nicht umsetzbar sind. Gerade wenn es hier um Wahlen geht, es soll ja da auch ein so tolles Framework geschaffen werden, dass man das natürlich auch irgendwann digital abhalten kann, solche Wahlen, auf welcher Ebene auch immer. Und da wir über die Europäische Union reden, soll das halt quasi auch ein standardisiertes System sein, was in mehreren Ländern funktionieren soll. Also das wird an der Realität auf jeden Fall scheitern, aber das soll ja durchgedrückt werden. Ja, naja, der Digital Services Act, da kommen noch ein paar Sachen. Ja, über Briefwahl haben sie gemeckert, dass es ja jetzt schon Leute gibt, die irgendwie so Amerika-Style irgendwie die Briefwahl in Deutschland anzweifeln. Und ja, also ich habe das auch irgendwie gemerkt, dass es da irgendwelche Sachen auf sozialen Medien gab nach diesen letzten Geschichten. Glaube ich jetzt nicht, dass das in Deutschland so ohne weiteres funktioniert. Aber es ist halt auch nicht zu vergleichen mit Amerika, weil sie da ja ganz andere Dinge getan haben. Und dieses Ganze, dass sie den Leuten das da alles zugeschickt haben und so und also es läuft ja nicht so ab wie in Deutschland oder so mit irgendwelchen Umschlägen, wo man das dann nicht zuordnen kann und so. Ja, also kann man glaube ich nicht, kann man absolut nicht vergleichen aus meiner Sicht und das dann alles irgendwie so hinzudrehen, sagt man, ja, da sagt einer Briefwahl und hier sagen jetzt auch irgendwelche Leute Briefwahl und bla und blub. Ja, und ich meine, wir hatten da ja hinterher diesen Time-Artikel über, wie man die Wahl fortified hat oder wie das da irgendwie hieß, wo die Leute ja das quasi gesagt haben, dass sie da irgendwie rumgetüftelt haben an den Sachen mit der heißen Nadel gestrickt, damit sie da irgendwie die Briefwahl da auf den Weg bringen konnten und so. Das waren ja verfassungsrechtliche Bedenken, die irgendwelche Leute hatten. Ich will das noch nicht mal in Abrede stellen, dass der Trump auf irgendwelchen Krempel behauptet hat, der einfach nicht gestimmt hat oder so, weiß ich nicht. Aber ja, es wird halt immer so hingedreht, als wäre das vollkommen aus der Luft gegriffen und irgendwie vom Russen eingeflüstert und das ist es halt auch nicht, ne? Also. Ja. Also ist auf jeden Fall nicht der Weisheit letzter Schluss hier. Und hilft auch nichts. Ja, patriarchale Punchlines. Haha, lach nicht. Ist mal wieder was von unseren Freundinnen bei Edition F. Ich fand den Artikel lustig, weil es wirklich so, über was man inzwischen einen Artikel schreiben kann. Also hier haben wir eine Dame, die beschwert sich darüber, dass wenn sie das Schweigen bricht, sie beschreibt ja erst halt so ein unangenehmes Schweigen, wo dann in einem Raum Menschen sind und niemand sagt was und outet sich dann als der Typ, der dieses Schweigen dann mit einem Witz brechen muss, damit das Schweigen halt aufhört. Und dann sagt sie, ich weiß, meine Haare sehen nicht so aus, als hätte ich viel Zeit aufgewendet, aber tatsächlich wäre ich deswegen fast zu spät gekommen. Oder ich erzähle, wie ich mich auf dem Weg zur Toilette mit dem Pulloverärmel in der Türklinke verfangen habe. Manche schmunzeln, einige erkennen sich in dem Witz vielleicht wieder. Alle fühlen sich wohl, glaube ich dann zumindest. Dass sich alle wohlfühlen, ist mir auch wichtig. Denn aus irgendeinem Grund bin ich der Überzeugung, dass jeder Raum, auch ein virtueller, den ich betrete, in meiner Verantwortung liegt. Und hier haben wir das Problem, das die Dame hat, weil... Ja, jeder, der halt nicht irgendwie sich für so wichtig nimmt, dass er die Verantwortung direkt übernimmt für alle anderen in dem Raum. Kommt ja auf so eine Idee. Und dann kommt natürlich der böse Twist, weil oft sind in diesen Räumen auch Männer und die machen sich das dann zunutze. Also die kommentieren dann auch lustig, aber meinen das gar nicht lustig. Weil also hier die Jasmin, die das geschrieben hat, die meint das ja nur gut, wenn sie diesen Witz macht, aber die Männer meinen das natürlich böse. Die wollen die Jasmin dann mit den anderen, wollen dann nicht sagen, haha, ich finde dich lustig, sondern haha, du bist lächerlich. Okay, mit Menschen meine ich primär Männer, aber natürlich nicht alle. Ich meine die, von denen ich vermute, dass sie in irgendeiner Form Macht demonstrieren wollen. Denn wer über wen, wann und wie lacht, sagt viel über sozialen Kontext und die herrschenden Machtstrukturen aus. Es ist so ermüdend. Das ist halt, wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht alles wie ein Nagel aus. Und wenn man irgendwie das Problem hat, schon von Anfang an, dass man sich für alle verantwortlich fühlt, und dann noch Feministin ist, dann sieht natürlich auch jeder Mann wie ein potenzieller Gegner aus. Und alles, was der sagt, wird dann irgendwie, ich verstehe es nicht, wird dann von vornherein wird dann in eine Ecke gestellt. Nämlich vor allem in meinen Augen narzisstische Männer nahmen mir schon öfter mein Witze-Narrativ aus der Hand und wollten mir damit eine überziehen. Mittels angeblicher Scherze versuchten sie, die jeweiligen Machtpositionen klarzumachen, als würden sie damit fragen wollen, na, wer lacht hier zuletzt? Kann man jetzt übertrieben finden oder ein zu großes Bild, das ich da aufmache? Aber patriarchale Strukturen kommen nicht nur in großen Kontexten, sondern auch in vielen kleinen, leisen Zwischentönen daher. Und diese Zwischentöne sind für mich in letzter Zeit immer lauter geworden. Da empfehle ich entweder den Kopfdoktor oder den Ohrenarzt, wenn das immer lauter wird. Weil dann hast du irgendein Problem. Aber es ist nicht das Problem der Menschen. Stell dir vor, du machst einen Witz, aber du erwartest von den Männern im Raum, bloß nicht mit einem Witz zu antworten. Ich verstehe deinen Ansatz nicht. Dein Humor ist doch da, um irgendwie das Schweigen zu brechen und den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Warum kannst du das dem Mann nicht auch zugestehen, wenn der irgendwie drauf einsteigt? Ist mir nicht so ganz klar. Ich gebe hier mal ein Beispiel aus meiner vergangenen beruflichen Situation. Ich war gerade neu angestellt und hatte von einem bestimmten Computerprogramm keine Ahnung. Also machte ich einen kurzen Witz über meine Ahnungslosigkeit, über den einige leicht schmunzelten. Soweit so normal. Dann sagte ein Kollege, aber du weißt schon, wie ein Computer überhaupt funktioniert, ja? Und schnaufte verächtlich lächelnd und schaute zu den Kollegen innen. Den Haag. Ich fand das keinen Brüller, sondern habe mich klein gemacht gefühlt. Alter. Ich meine, ja, viele Leute haben Probleme mit der Außenwirkung, mit dem Selbstvertrauen, all dem, aber die schreiben nicht unbedingt einen Artikel drüber und machen Männer dafür verantwortlich, verstehst du? Sondern die gehen zum Ohrenarzt oder zum Kopfdoktor. Es ist mir wirklich unklar, wie sich jemand so, also hier in einem ewig langen Artikel für Edition F über dieses Ding auslassen kann, ohne zu erkennen, dass er selber das Problem hat. Dass oder sie selber das Problem hat. Weil diese Angriffe, die interpretiert sie ja als Angriffe. Und irgendwie, aber sie kommt nicht zu dem Punkt, anscheinend zu überlegen, ob das vielleicht durch Arbeit an ihrer Persönlichkeit geändert werden könnte. Nein, die böse Welt. Während die Arbeitswelt für Männer als natürliches Habitat betrachtet und Humor nur als Untermalung ihrer Selbstsicherheit und Kompetenz gewertet wird, schreibt Tabea Scheel, müssen Frauen sich auch hierzulande immer noch rechtfertigen, wenn sie Führungsansprüche geltend machen. Humor werde da als Unsicherheit interpretiert und untergrabe die Glaubwürdigkeit. Tabea Scheel wünscht sich persönlich viel mehr Frauen, Frauen in Führungspositionen und das möglichst humorvoll. Ja, weil Frauen das ja überhaupt nicht können, ne? Also Frauen sind dazu nicht in der Lage, die Schwächen anderer auszunutzen und denen einen mitzugeben. Das steht ja schon in der Bibel. Ah ja, und das Lustigste finde ich, dass sie dann am Ende noch Papa Ante Portas von Loriot zitiert. Und zwar da gibt es diese Szene, wo am Ende, wo sie zu dieser Geburtstagsfeier von den Eltern oder von der Mutter fahren und ihre weirden Verwandten im Zug treffen. Und der Hans-Peter Korff, der Charakter, sagt dann, über das Missgeschick eines Menschen spottet man nicht. Aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzle ich gern einmal. Was lustig ist, weil diese Figur der absolute Trottel ist und die absolute Karikatur ist und sie übernimmt hier seinen Spruch einfach. Loriot hätte sich totgelacht, wenn er nicht schon tot ist. Ja, und dann jetzt sehe ich das Bild von dem Richard Dawkins hier und auf den ersten Blick hat er doch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Loriot vielleicht, oder? Bilde ich mir das gerade ein. Ach was? Nein. Naja, aber die Cancel-Culture-Welle um Richard Dawkins geht in eine weitere Runde. Die amerikanische Humanisten-Union, heißt die Humanisten-Union? Ist ja auch egal. Die amerikanischen Humanisten, die amerikanische Humanist Association, haben sich von ihrer besten Seite gezeigt und haben gesagt, Richard Dawkins hat über die mehreren letzten Jahre immer wieder Wissenschaft vorgetäuscht, um andere Leute zu marginalisieren und herabzuwürdigen. Und das ist das steht konträr zu unseren humanistischen Werten. Und deswegen werden wir ihm seinen Preis als Humanist of the Year aus dem Jahr 1996 aberkennen. Ja, 25 Jahre später. Ja, hart, aber gerecht, würde ich sagen. Ja, der lange Arm des Gesetzes, dem kann man nicht entkommen. Ne? Ja, und ich glaube, es ging jetzt hier irgendwie konkreter darum, dass er irgendwie diese Frage aufgeworfen hat, mit dieser Rachel Dolezal, der Trans-Schwarzen, was das denn jetzt irgendwie für Implikationen hat für diese ganze Trans-Debatte, ob man jetzt jemandem sagen kann, sozusagen, er wäre also als Mann geboren und will jetzt aber eine Frau werden und ob das nicht schon die gleiche Ebene hat, wie wenn man jetzt jemand sagt, ich bin als Weißer geboren und will schwarz werden. Genau, aber der hat das als Frage in den Raum gestellt, so nach dem Motto, das ist die These, diskutiert. Genau. Und dann sollten die Leute in den Kommentaren diskutieren, wie es halt so eine Universitätsmethode ist. Ja, und das wurde eben halt so ausgelegt, als ob er das in Frage gestellt hat. Er hat einfach nur die Frage in den Raum gestellt, um für eine akademische Diskussion. Ja, man hätte ja jetzt auch darauf antworten können, nee, das ist ganz was anderes, ne, hätte man ja machen können. Und da wäre man ja vielleicht noch nicht mal anderer Meinung gewesen, als er jetzt selber ist. Ich weiß gar nicht, was seine Meinung dazu ist. Also. Mann, ihr seid echt kindisch. Seit Jahren beschäftigen wir uns damit. Natürlich wird es da ein Haufen die übliche Verdächtige gewesen sein, die laut geschrien und sich auf den Boden geworfen haben und sich an verschiedenen Stellen irgendwie die Hand auf das Herz gedrückt Das ist eine Kampagne, die gerade gegen den läuft. Ein Überlebender von Richard Dawkins. Ja, der Richard Dawkins ist halt in dieser ganzen, ich sag jetzt mal, also man kann sie ja nicht alternative Szene nennen, aber damals, früher alternativen Szene, ne, hier gegen die Kirche und Atheismus und so, da hat er ja einen sehr guten Ruf erwirtschaftet. Der muss jetzt halt kaputt gemacht werden. Und jetzt hatte der ja vor kurzer Zeit hatte der einen Schlaganfall, ne, deswegen konnte man nicht so sehr auf ihn draufhauen, aber jetzt geht die Cancel-Culture-Maschine weiter. Ja, ist ja schon länger so. Das, was du meinst, das war ja dieses, sogenannte New Atheist Movement und er war ja einer von diesen sogenannten Four Horsemen dieses New Atheist Movements zusammen mit dem Daniel Dennett, dem Sam Harris und natürlich dem großen Christopher Hitchens, sage ich jetzt mal, der so von, was die ganze Argumentation anging, eigentlich der bekannteste von denen jetzt war, also der sich jetzt am meisten angelegt hat, auch mit den Religiösen und so. Der Beitrag von Hitchens zu der ganzen Sache war ja größtenteils aus biologischer Sicht. Also Dennett war, glaube ich, Philosoph und Sam Harris ist ja Neurowissenschaftler und ja, Hitchens halt eben Biologe und Hitchens einfach Journalist und ja, ich würde auch sagen Philosoph und Dawkins halt eben Biologe und Dawkins hat ja auch da wirklich was abgeliefert gehabt mit seinem egoistischen Gen, was in dieser ganzen Debatte über Evolutionstheorie ja auch tatsächlich ziemlich einen Impact hatte. Und da gibt es auch ganz interessante Vorlesungen von dem, die man sich anschauen kann über Evolution von diesen Christmas Lectures zum Beispiel von der BBC, also ganz alte Sachen, die man sich aber immer noch ganz gut anschauen kann, wo das alles ganz gut erklärt wird auch. Und da wird ihm ja immer häufig vorgeworfen, dass das hätte irgendwie so laissez-faire Kapitalismus irgendwie gerechtfertigt, was aber überhaupt nicht stimmt. Also im Endeffekt mit diesem egoistischen Gen, das besagt halt eben auch, dass dieser Altruismus da auch eine evolutionäre Komponente hat. Also dieses, dass man sich um andere Lebewesen kümmert, das dient auch dem eigenen, der eigenen Fortpflanzung und dem eigenen Überleben. Und deswegen ist es halt eben nicht so, dass dieses egoistische Gen jetzt einfach nur bedeutet, dass man irgendwie Psychopath ist und nur das tut, was man irgendwie will oder so, wie das dann teilweise auch von diversen deutschen Journalisten und so, zum Beispiel dem Frank Schirmer, eben dann da unterstellt wurde. Ja, und das hier ist der Michael Schirmer, der war in dieser ganzen New Atheist-Geschichte auch so ein bisschen involviert. Das ist nämlich der Herausgeber von dem Skeptic Magazine und diese Skeptiker-Szene da aus Amerika war halt eben so einer der Hauptgründe, warum, als man damals irgendwie dieses Skeptiker-Label irgendwie vorgeschlagen hat, halt hier für Leute, die YouTube-Videos machen. Warum ich da von Anfang an dagegen war, das zu verwenden, weil Skeptiker, das kannte ich halt eben eigentlich nur so als eben genau diese Leute, die wir hier kritisieren. Also in dieser Skeptiker-Szene, da sind diese ganzen Heinis mit ihren bunten Haaren und ihrem, wir müssen jetzt hier irgendwie, wir brauchen jetzt hier irgendwelche Kodexe, Verhaltenskodexe für unsere ganzen Veranstaltungen und so, weil ja hier überall vergewaltigt wird und wir haben viel zu wenig Frauen hier, ist alles zu männlich und so weiter und so fort. Und bei diesem Michael Schirmer hat das dann so weit sogar geführt, dass sie ihm vorgeworfen haben, er hätte bei einer Veranstaltung jemanden vergewaltigt und dieser Vorwurf war anonym, wurde der vorgebracht von Dritten, die das dann gesagt haben, so von wegen, da hat mir einer gesagt, er hätte das gemacht. Und da wurde da irgendwie groß gefordert, dass man den jetzt gefälligst komplett so auszuladen und wegzuwerfen hätte und so. Und das halt eben aus meiner Sicht halt auch, weil der Typ einfach kein Linker ist. Also jetzt nicht so ein progressiver Linker halt. Also ich würde ihn jetzt auch nicht als konservativ oder so bezeichnen. Aber er ist halt nicht so links, wie die das brauchen. Und er war halt nicht in der richtigen Clique. Und hatte da aber halt als Herausgeber von diesem Skeptik-Magazin einen einflussreichen Posten, den irgendwelche anderen Leute, die da eingefallen waren, halt eben gerne hätten wegnehmen wollen. Und so hat man das halt probiert. Das war so einer von diesen Schlüsselmomenten in diesem ganzen Atheism-Class damals, was ja quasi so eine Art Gamergate von dieser Atheisten-Szene war, nur halt ein Jahr früher oder zwei. Und wo mir das damals halt auch schon aufgefallen ist, dass da irgendwie was im Busch ist. Und Ja, da war der Michael Shermer halt einer von den ersten Leidtragenden davon und der schreibt jetzt hier halt bei Twitter zu dieser ganzen Geschichte: Ich fühle mich geehrt, dass ich niemals geehrt wurde von den amerikanischen Humanisten, die ich schon in den 90er Jahren gewarnt habe, dass sie nicht zu weit nach links gehen sollen und die halbe Welt von sich, alienate, von sich entfremden sollen, indem sie ja jetzt hier den Richard Dawkins ausgestoßen haben. Aus dem Fenster geworfen haben. Sind sie jetzt endgültig komplett offiziell Vogue Delusional geworden. Ja. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ja, und den humanistischen Verband in Deutschland, den es ja auch gibt, den ich auch eine ganze Weile ziemlich nah beobachtet habe, der ist sehr SPD-nah in Deutschland. Also fast alle diese Leute, die da irgendwie Rang und Namen haben bei den Humanisten in Deutschland, sind in irgendeiner Art und Weise mit der SPD verbunden. Ich glaube, bis auf den Chef von denen, der, glaube ich, mal Europaabgeordneter von den Grünen war sogar, oder den langjährigen Chef, ich weiß gar nicht, ob der immer noch der Chef ist, aber die sind auf jeden Fall auch relativ politisch unterwegs, auch ganz viel Feminismuszeug und so haben die auf jeden Fall auch gefressen. Und die machen dann so Übereinkünfte auf dem Sonntag, könnt ihr da auch machen, wenn ihr Bock habt. Oder da gibt es irgendwelche alternativen Familienfeiern, also für die Kinder gibt es dann irgendwelche Jugendwein statt Kommunion oder so als Alternative. Und dann kann man da auch irgendwelche Hochzeiten von denen da organisieren lassen, also jetzt irgendwelche Festreden, dass sie halt dann die Kirche da ersetzen sozusagen. Also es ist im Prinzip so eine Art säkularer Gemeinschaftskirchenersatz für Leute, die das brauchen. Kann man sich aber auch richtig eintragen lassen und lohnt sich auch eventuell, also es ist offiziell anerkannte Glaubensgemeinschaft in Deutschland. Und lohnt sich eventuell, wenn ihr mit jemandem verheiratet seid, der zum Beispiel nicht aus der Kirche austreten kann, weil er bei der Kirche arbeitet, dann gibt es ja dieses sogenannte Kirchgeld für den Ehepartner, was man damit bezahlen muss. Und damit ihr dem halt entgehen könnt, könnt ihr Mitglied bei den Humanisten werden, was im Jahr, glaube ich, irgendwie 70 Euro mal gekostet hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch so aktuell ist. Das ist auf jeden Fall günstiger als das, was man da an Kirchgeld bezahlen müsste. Ja, und dadurch, dass sie halt auch diesen Körperschaftsstatus haben, haben sie halt auch diverse Sonderrechte, die die Kirchen auch genießen. Es gibt zum Beispiel in manchen Bundesländern auch irgendwelche Radiosendungen und so, die dann da abhalten dürfen. Weil das halt ja so Sachen sind, die sie für die Kirche dann irgendwie erlauben und weil die ja rechtlich denen dann gleichgestellt sind, dürfen die dann das auch machen. Es gibt sogar eine Schule in Deutschland auch, die gegründet haben, quasi auch so analog zu dem, was die Kirchen halt machen. Solche Dinge halt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob diese amerikanische Humanist Association da auch so ein Part spielt. Das war jetzt nur so ein bisschen, um mal zu sagen, was diese deutschen Humanisten im Endeffekt sind. Es gibt auch noch die Humanistische Union in Deutschland, das ist aber wiederum was ganz anderes. Das ist einfach nur so eine NGO, die auch in der Vergangenheit schon mal irgendwas zu tun hatten, wo sie da so ein bisschen in den Fokus geraten sind, was mit Kindern zu tun hatte und Sexualität und nicht so gut war. Und aktuell fordern die irgendwie, dass man den Verfassungsschutz abschafft, also könnt ihr euch ja selber überlegen, ob das so schlau ist. SOS aus unterentwickelter BRD. Korrupte Parteien, streckenweise kein Internet und zivilisiertes Verhalten. Deutschland ist ein Entwicklungsland. Von Hengame Yagüifara. Die Info mag Sie erstaunen, schließlich besitze ich ein iPhone, lebe nicht in Armut und darf Kolumnen schreiben. Das sind vielleicht weit verbreitete Vorurteile gegenüber Menschen, die dort leben, aber ich komme aus einem Entwicklungsland. Nach außen erweckt der Begriff irgendwie Mitleid, doch für uns ist es harmloser. Wir sind gut darin, viele schlimme Dinge gleichzeitig zu verdrängen. Und dann wird sich über Philipp Amthor und Korruption ausgelassen, bla bla, Politiker und überhaupt und so weiter. Wüsste Maus es nicht besser, würde Maus meinen, dass es sich um ein Land ohne Geld, ohne Bildung, ohne WissenschaftlerInnen, ohne Nachrichtenempfang fürs globale Weltgeschehen handelt. Besonders zivilisiert sind wir auch nicht. Basics wie Händewäsche, Abstand einhalten und Kommunikation ohne passiv-aggressive Ausschweifung ist nicht mehrheitsfähig. Kommunikation ohne passiv-aggressive Ausschweifung, Engname. Ehrlich? Ehrlich, du willst mir das verkaufen? Du willst mir, die Königin der passiv-aggressiven Ausschweifung will mir verkaufen, dass sie das nicht für gut empfindet. Unsere Rückständigkeit ist bereichsübergreifend. Die flächendeckende Einführung der Kartenzahlung läuft schleppend. Die flächendeckende. In China kann man schon alles mit dem Handy zahlen, Hengamee. Stimmt, wir sind ein Entwicklungsland, dass wir nicht jede Transaktion verfolgen. Du hast recht. Wer bezahlt dich eigentlich, Hengamee? Es ist, als gäbe es diese Innovation erst seit 2 Jahren. Also, Hengamee, ich kann hier überall mit Karte zahlen, wenn ich das will. Überall. Also vielleicht nicht im Kiosk hier bei mir im Viertel, aber wenn ich irgendwo in den Supermarkt gehe, in ein Geschäft, da steht überall, ich weiß nicht, was du meinst, Hengamee. In manchen Bundesgebieten gibt es nicht mal richtigen Telefon- oder Internetempfang. Okay. Mit der Fashion brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Viel erwarten darf Maus da eben nicht. Ist halt Deutschland. Das wirkt sich nicht nur auf den Lifestyle aus, sondern auch auf die Diskurse. Gefühlt hat der Rest der Welt sein Abitur abgeschlossen, wo Deutschland die Vorschulklasse zum 3. Mal wiederholen muss. Sie meinen wahrscheinlich, was die intersektionale Lehre angeht, oder was? Ich bin mir nicht. Schön wär's. Um die Meinungsfreiheit steht es kritisch. Ein rechter Mob schaffte es, ein harmloses Kinderlied vom WDR entfernen zu lassen. Antifaschistischer und feministischer Protest wird von der Polizei gewaltsam bekämpft. Die Antifaschistin Lina aus Leipzig sitzt seit Monaten mit fragwürdiger Beweislage in Untersuchungshaft. Eine typische Einschüchterungsmaßnahme gegen Linke, die sich etwa 2017 nach den G20-Protesten zeigt. Was? Selbst online erfahrene AkteurInnen, Gewaltüberlebende. Also selbst online erfahren AkteurInnen Gewalt, Überlebende sexualisierter Gewalt tragen häufiger Konsequenzen als die TäterInnen. Nicht mal legal abtreiben dürfen wir. Verzweifelt winken wir in Richtung USA. Joe, Kamala, könnt ihr nicht eure Leute herschicken und uns durchimpfen, durchdemokratisieren und durchmodernisieren? Was? Ja, also ich lese jetzt daraus, die Hengamee will unbedingt den alten weißen Mann importieren. Finde ich gut. Aber auch die Kamala. Die Kamala? Ja, aber die muss doch da bleiben. Wenn die beide jetzt ins Flugzeug steigen und du stürzt ab, das wird doch nicht gehen. Alter Schwede, Hengame, alter Schwede. Warum bist du hier? Warum bist du nicht irgendwo anders? In London, Paris, Tokio? Nee, nicht nach Tokio. Nee, nein, was rede ich da? London, Paris, Mailand. Warum bist du nicht da? Hm? Ist gerade Fashion Week, oder wie? Was? Ist gerade Fashion Week? Ich weiß es nicht. Irgendwo, ja. Warum ist sie hier? Ja. Und ich meine hier dieses Bild mit den Gesundheitslatschen und den weißen Socken. Hauptsache nicht mit Klischees arbeiten, ne, Hengame? Wenn ich einen Moor mit dicken roten Lippen male, ist das böse? Oder wenn ich Erdogan und eine Ziege auf einem Bild vereine, ist das auch böse? Aber Deutsche, da kann man mit den ältesten Stereotypen der Welt vom Leder ziehen und sich währenddessen über passiv-aggressiven Stil beklagen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, echt. Warum bist du hier, Hengame? Warum bist du nicht in London, Paris oder Mailand? Oder Amerika. Da wollen wir bestimmt ganz gerne alles hören, was du zu sagen hast. Oh ja, warum emigrierst du nicht nach California und hältst uns mit einer Kolumne aus San Francisco? Die sollen da auch hygienisch ganz weit sein, weil du ja um Händewäsche, ein Wort, das ich so noch nie gehört habe, Händewäsche dich so sorgst. Bis bald. Ja, es gibt eine Neuverfilmung des Computerspiels Mortal Kombat. Weiß nicht, wer von euch schon am Leben war, um die letzten Mortal Kombat-Filme zu sehen damals. Ich weiß noch, den habe ich auch. Noch, also die erste Verfilmung hat es schon nicht gebraucht. Nee. Da gab es doch sogar mehrere Teile von, oder? Ja, es gab noch einen zweiten Teil, der mit viel weniger Geld produziert worden ist. Das sind noch mal weniger als der erste. Ich habe den damals auf dem Fantasy-Filmfest sogar gesehen. Damals, als es noch Kinos gab. Und war trotzdem nicht begeistert. Christopher Lambert war ja damals schon so ein bisschen eher so auf dem absteigenden Ast und hat eher alles für Geld gemacht, unter anderem halt auch den Raiden gespielt in diesem Mortal Kombat, in dem ersten Teil. Und darüber erregen sich jetzt die Gemüter. Hier haben wir einen Darsteller aus dem neuen Film, der halt sich ganz schrecklich darüber aufregt, dass Lambert den Raiden gespielt hat, weil das ist ja ein Japaner. Er ist eine fiktive Gestalt, aber aus Japan, also ist es für die, muss es dann auch ein Japaner sein, kennen wir ja. Und dann wird halt darüber gejammert, dass der Erste halt überhaupt alles ignoriert hätte und dass der ganz, ganz tone-deaf gewesen wäre beim Casting. Aber muss es dann nicht auch eigentlich eine fiktive Gestalt sein, die den spielt? Ja, eigentlich schon. Whitewashing in movies has long been an issue with Hollywood, with examples cropping up even as recently as 2017 with Scarlett Johansson starring Ghost in the Shell. Also, wie meinen? Das ist eine fiktive Gestalt, die kann nur von einer fiktiven Gestalt gespielt werden, hat ein schlauer Mann vor ungefähr 30 Sekunden gesagt. Ja, außerdem ist es ja auch so, dass in diesem Ghost in the Shell-Film mit der Johansson quasi ihr ganzer Körper gebaut ist. Ja. Also die eigentliche Person, die sie da mal gewesen ist, die von der gibt es halt noch das Gehirn und das klebt dann halt in Scarlett Johansson drin. Und von daher. Aber war es ein japanisches Gehirn? Das war dann wohl ein japanisches Gehirn, ja. That new Mortal Kombat has moved in a more positive direction with its representation. Ja, es ist weiterhin ein Trashfilm über Leute, die sich so lange in die Fresse hauen, bis einer von ihnen mit einer blutrünstigen Schlussanimation in zwei Teile gespalten, zerhackt oder kriegt die Wirbelsäule rausgerissen oder sonst irgendwas. Da, auf den, auf, das ist der Hügel, auf den ihr euch zurückziehen wollt. der Mortal Kombat-Film, dass der wenigstens, also. Und sie malen ja schon eine glänzende Zukunft an die Wand, dass der eine, der den Sub-Zero spielt, der Schauspieler, habe einen 5-Filme-Vertrag unterschrieben. So, ich freue mich schon wie ein kleines Kind. 5 Filme lang Leute, die sich auf die Fresse hauen. Hauptsache, sie haben die richtige Hautfarbe. Fatality. Ja, Bevölkerungsschutzgesetz. Letzte Woche haben wir ja vorhin schon anklingen lassen. Jetzt wollte ich euch nur noch mal die Rede von Herrn Brinkhaus hier zeigen. Von dem Fraktionsvorsitzenden von der CDU-CSU. Seid ihr bereit? Wollt ihr den Brinkhaus? Wollt ihr den totalen Brinkhaus? Ralf Brinkhaus. Herr Präsident, meine Damen und Herren, egal wie man zur Pandemie steht, ich glaube, man kann eins sagen, dass alle Kolleginnen und Kollegen die letzten 13 Monate mit dieser Pandemie verbracht haben, mit Einzelhändlern, mit Gastronomen, mit Familien, die verzweifelt waren, weil sie ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken konnten und mit ganz, ganz vielen anderen, die von der Pandemie betroffen worden sind. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich bringt das manchmal um den Schlaf, aber wenn es mich um den Schlaf bringt, wenn ich nachts wach werde, dann denke ich nicht an Einzelhändler oder an Gastronomen, sondern ich denke an die Menschen, die krank geworden sind. Und ich denke an die Menschen, die sterben. Und ich bin dem Bundespräsidenten sehr, sehr dankbar dafür, dass er diesen Menschen ein Gesicht gegeben hat letzten Sonntag. Und ich bin auch den Medien sehr, sehr dankbar, dass sie mit vielen sehr berührenden Geschichten das auch unterstützt haben und dass sie mal gezeigt haben, wie es ist, wenn man unter Long-Covid leidet, welche Einschränkungen das mit sich bringt, dass man Enkelkinder interviewt hat, die ihre Großeltern verloren haben. Ja, und auch alte Menschen sind wertvoll und das ist wertvolles Leben und das ist Verlust, das ist Leere, das ist Trauer und bei jungen Menschen gilt das natürlich auch so. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir diskutieren hier sehr viel über das Grundgesetz und das ist auch richtig so, das ist überhaupt nicht zu kritisieren. Aber das Grundgesetz hat auch den Artikel 2 Absatz 2, da steht drin, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrung. Und, meine Damen und Herren, es ist unsere Aufgabe als Abgeordnete des höchsten Verfassungsorgans, dieses Leben zu schützen, Leben und Gesundheit zu schützen. Und das ist mein Anspruch an Politik, warum ich in die Politik gegangen bin. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und Leben und Gesundheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist gefährdet. Und das hat uns nicht nur der Professor Marx von den Intensivmedizinern gesagt, sondern viele, viele andere, die gesagt haben, ihr müsst jetzt handeln, wir sind in einer Situation, wo nicht nur die Intensivmedizin überlastet ist, wo das gesamte Gesundheitssystem überlastet ist. Wir sind in einer Situation, wo zu viele Menschen krank werden und wo zu viele Menschen sterben. Und deswegen ist es notwendig, dass wir hier und heute handeln. Und ich sage ganz bewusst wir, weil wir als Deutscher Bundestag gefragt sind. An diesem Rednerpult haben Dutzende von Rednerinnen und Rednern gestanden, die gesagt haben, der Deutsche Bundestag muss die Entscheidungen treffen und nicht die Ministerpräsidentenkonferenz. Der Bundestagspräsident hat es uns ins Gebetbuch geschrieben, Verfassungsrechtler haben es gesagt. Ich glaube, wir waren immer korrekt in der Vergangenheit, aber jetzt ist die Zeit, dass der Deutsche Bundestag entscheidet. Aber wer immer sagt, die Ministerpräsidentenkonferenz kann sich ja nicht einigen und die tagt ja auch zu lange, dann müssen wir sagen, wir sind in der Lage, uns zu einigen. Wir sind in der Lage, auch Kompromisse hinzubekommen. Und wir haben als Unionsfraktion zusammen mit unserem Koalitionspartner dieses Gesetz im Laufe des Verfahrens noch mal geändert, um Brücken zu bauen. Um Brücken zu bauen für all diejenigen, die kritisch sind. Aber über diese Brücken muss man jetzt auch hinübergehen. Und über diese Brücken hinübergehen heißt, Kompromisse zu schließen. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich das Gesetz hätte alleine schließen können, dann wäre es härter und schärfer geworden. Aber das gebietet der Respekt auch vor der Mehrheitsbildung, dass man da an der einen oder anderen Stelle diesen Kompromiss macht. Und Kompromisse sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Stärke in der pluralen Demokratie. Und ich kann nur jeden aufrufen zu sagen, Es fällt mir vielleicht schwer, an der einen oder anderen Stelle zuzustimmen, aber dieses Gesetz ist es insgesamt wert, dass es heute durch den Deutschen Bundestag geht. Denn wenn wir heute keine Mehrheit kriegen, dann wird es kein Gesetz geben. Wenn es kein Gesetz geben wird, dann gibt es keine Notstandsregelung. Und wenn es keine Notstandsregelung geben wird, dann werden Menschen krank werden und dann werden Menschen sterben. Und dass die AfD bei diesem Satz klatscht, meine Damen und Herren, das zeigt die Fratze, die diese Partei Notstand, hier in diesem Deutschen Bundestag hat. Das sind Ton. Ja, der hat einen ganz schönen Tonfall an sich, ne? Wollte die totale Notstand-Gesetzgebung. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre das Gesetz ja auch härter geworden. Weil, was glauben diese Leute? Kompromisse, ja. Ein Kompromiss sieht auch ein bisschen anders aus. Ein Kompromiss ist keine Ordnungswidrigkeit und so, was da angedroht wird alles. Ja, und ich meine, die Grundrechtseinschnitte, die wir mittlerweile jetzt haben, das ist an sich nicht mehr zu tolerieren, aber das machen ja alle mit, ne? Was soll man machen? Ja, und wenn ich jetzt die Leute zur Not mit Gewalt dazu zwinge, nachts nicht mehr auf der Straße zu sein, dann ist das ja auch nicht unbedingt zuträglich für ihre Gesundheit. Also. Nein, das ist ja ein bisschen aufgeweicht worden. Du darfst ja weiterhin auf der Straße sein. Bis 24 Uhr darfst du noch spazieren gehen und solche Dinge. Wie gnädig. Ich wollte es nur nicht, dass das hier uns vorgeworfen wird. Wir diskutieren mit den Falschen. Ja, stimmt schon. Ja, die kommen, glaube ich, noch dazu. Ich glaube, der in dem Punkt keiner machen kann. Und jetzt wird gesagt, ja, das schränkt den Föderalismus. Nein, dieses Gesetz ist vom hohen Respekt vor dem Föderalismus geprägt, weil wir nämlich erst einsteigen, nicht bei 10. Das waren die Inzidenzzahlen. Ja, da lachen ein paar Leute und das muss ich auch, nachdem ich mir das im Bundesrat angeguckt habe, wo eigentlich die einheitliche Meinung der Leute war, dass sie es eigentlich nicht brauchen und nicht wollen. Aber gut, dagegen hat sich jetzt auch keiner ausgesprochen. Aber was sie halt gesagt haben, ist, ne, ihr ganzes Modellprojekt, das ganze Zeug ist ja jetzt alles vom Tisch mit der Geschichte. Und ja, also da war jetzt nicht so die Meinung, dass das den Föderalismus nicht einschränkt. Also. Letzten Sommers, als wir halbwegs Normalität hatten. Nicht bei 35, was wir selber ins Infektionsschutzgesetz reingeschrieben haben. Nicht bei 50, was wir als Notfall in dieses Infektionsschutzgesetz reingeschrieben haben. Sondern bei 100, weil wir den Ländern zutrauen, dass sie das unter 100 auch hinkriegen, dass sie regional differenziert mit Experimentierklauseln, mit Tests und vielen, vielen anderen Sachen klarkommen. Aber 100 ist auch ganz unabhängig von den anderen Indikatoren so hoch, dass eingegriffen werden muss und dass wir eine bundesweite Regelung brauchen, meine Damen und Herren. Und die schaffen wir heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann ist letzte Woche, ich weiß nicht, ob wahrheitswidrig oder versehentlich, behauptet worden, dass dieses Gesetz die Demokratie abschafft. Meine Damen und Herren, nie war so viel Demokratie in der Pandemiebekämpfung wie jetzt. Es ist so, dass dieser Deutsche Bundestag als Demokratie höchstes Verfassungsorgan eindeutig entscheidet, wenn A passiert, dann muss B diese Folge da sein. Da gibt es keinen Spielraum für die Bundesregierung. Das ist Demokratie. Was? Was? Auweia. Auweia. Ja, genau, Hat er das ernsthaft gesagt? Ja, wenn die Bundesregierung Gesetz... Gibt es keinen Spielraum... Gesetz vorlegt, wo ja von der Opposition auch viele dagegen gestimmt haben und nicht nur die AfD natürlich, sondern ja auch die FDP-Fraktion und die Grünen haben sich ja enthalten. Das war ja auch ganz lustig, dass sie ja im Endeffekt Ambitionen darauf haben, in dem nächsten Bundestag die stärkste Kraft zu werden und sich jetzt bei so einem Gesetz einfach komplett enthalten. Weil wenn die da jetzt auch noch dagegen gestimmt hätten, dann wäre das ja nicht zustande gekommen, gehe ich mal von aus. Und ja, also das ist ja auch ein Witz. So, ne? Ne, erst mehr fordern, mehr hatten wir ja letzte Woche, aber dann enthalten. Ne? Das ist klasse. Und der zweite Punkt ist, selbst bei der Rechtsverordnung, die die Bundesregierung erlassen kann, ist es so, dass wir nochmal nachgebessert haben und gesagt haben, und diese Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des höchsten deutschen Verfassungsorgans des Deutschen Bundestages. Und wer da sagt, dass Demokratie geschleift wird, der frage ich mich, hat er dieses Gesetz gelesen oder hat er es nicht gelesen? Oder verbreitet er hier Unwahrheiten, um aufzuhetzen und populistisch zu sein? Der ist ja ein richtiger Stand-up-Comedian. Man kann sich über die ein oder andere Maßnahme durchaus streiten. Das ist auch gemacht worden, das ist überhaupt keine Frage. Jetzt wurde in der letzten Debatte, in der ersten Lesung gesagt, ja. Ja, man darf sich ja durchaus streiten, aber alle sterben. So. Und im Grundgesetz steht, wir schützen das Leben. Also, ja, also mir hat es total den Magen umgedreht, dieses ganze Gerede hier von dem Typen. Ich fand das ziemlich ätzend. Weil, wie seht ihr das? Ich finde das auch ätzend, aber irgendwie auch lustig. Aber da muss man sich jetzt rausimpfen. Ja, natürlich muss man sich rausimpfen. Und wir werden auch besser, Jens Spahn wird es gleich in seiner Rede sagen. Aber das wird für die nächsten Wochen nicht reichen, da brauchen wir zusätzliche Maßnahmen. Und dann wird gesagt, ja, das kriegen wir mit individuellen regionalen Testkonzepten hin. Testen ist gut, testen ist wichtig, testen ist richtig, das ist überhaupt keine Frage. Aber mir ist kein Land bekannt, was sich aus hohen Inzidenzzahlen runtergetestet hat. Am Anfang stand immer der Lockdown und dann wurde getestet und regional gearbeitet. Und deswegen brauchen wir diese Maßnahmen, die wir jetzt haben. Und jetzt ist es so, das ist auch in der Debatte gefallen, auch eben von Herrn Korte, ich glaube, er hat es nicht so gemeint. Da ist gesagt worden, aber weil das und das in diesem Gesetz schlimm ist. Oder in der ersten Lesung ist gesagt worden, weil die Bundesregierung, ich halte das für falsch, nicht genügend Impfstoff beigebracht hat, weil nicht genügend getestet worden ist, können wir jetzt diesem Gesetz nicht zustimmen. Weil die Arbeitgeber nicht entsprechend belastet sind, können wir jetzt diesem Gesetz nicht zustimmen. Herr Korte, wen wollen Sie bestrafen? Wen wollen Sie bestrafen? Wollen Sie alle bestrafen, weil Sie dieses Gesetz nicht vollumfänglich dann entsprechend zustimmen können? Es geht nicht jetzt um Politik. Ja, wollen Sie die Leute dann bestrafen, dass sie diesem alles jetzt einsperren Gesetz nicht zustimmen wollen? Also, das ist doch schon die schlimmste Strafe, die man den Leuten geben kann. Das ist ein Krempel da jetzt. Aus meiner Sicht ist es auch eine totale, ja, Versagenserklärung eigentlich auch. Weil, also, ja, ich sehe jetzt nicht, dass sie jetzt in Israel oder in England sich darüber unterhalten, dass man alles wieder dicht machen muss. Sehe ich nicht, tut mir leid. Politische Vorteile, sondern es geht um die Gesundheit von den Menschen in diesem Land. Und das sollte uns leiten. Und ich sage Ihnen eins, dieses Gesetz ist notwendig. Dieses Gesetz muss hier im Deutschen Bundestag verabschiedet werden und nirgendwo anders. Dieses Gesetz respektiert den Föderalismus. Dieses Gesetz berücksichtigt, dass wir mehr impfen und dass wir mehr testen. Und deswegen ist es begrenzt auf den 30.06. Und dieses Gesetz ist nach unserer festen Auffassung, nach fester Auffassung des Bundesinnenministers, der Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz auch verfassungsgemäß. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine herzliche Bitte. Ich habe wirklich eine herzliche Bitte. Wir werden, und das wird Jens Spahn gleich noch erläutern, mit einer unglaublichen Dynamik im Bereich Impfen in diesen Sommer aus dieser Pandemie rauskommen und viel, viel Normalität wieder zurück. Ja, unglaublich. Das glaube ich sogar, dass die unglaublich ist, weil ich glaube es nicht. Die sich entwickelt, die unglaubliche Dynamik, aber wir werden sehen. Bekommen. Aber bis dahin ist es unsere Entscheidung hier im Deutschen Bundestag, wie viele Menschen erkranken und vielleicht auch sterben. Und deswegen. Das ist auch geil, ne? Unsere Entscheidung, wie viele Leute erkranken und sterben. Unsere Entscheidung ist das. Kann ich Sie nur um eins bitten? Dieses Gesetz ist ein Gesetz fürs Leben. Dieses Gesetz beruht auf Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und bitte stimmen Sie diesem Gesetz zu, stimmen Sie für das Leben und haben. Kleiner ging es nicht, ne? Also. Stimmen Sie für das Leben. Völlig egal, welche Kollateralschäden dieser Lockdown mit sich bringt. Wie viele Leute vielleicht dadurch ihr Leben bedroht sehen oder dem Leben Ende setzen oder wegen irgendwelcher Regelungen halt nicht die nötigen medizinischen Betreuungen bekommen. Die ganzen Leute, die ihr in den Altersheimen alleine gelassen habt. Gesetz fürs Leben. Dann auch die entsprechende Entscheidung, auch wenn es schwerfällt in der zweiten und dritten Lesung. Ich habe wirklich die ganz, ganz, ganz herzliche Bitte, schützen Sie Leben, stimmen Sie zu. Herzlichen Dank. Tja. Und dann hatte Price noch den Dings rausgesucht. Da will ich nochmal gucken, ob ich das hier geöffnet bekomme. Okay. Das ist dann aber die ganze Sitzung, oder wie? Nee, wenn du nach unten scrollst, dann müssten die Bilder sein. Also ich hatte das... Ah, okay, ja. Das Publikum wünscht Herrn Gauland, ja. Aber... Wer wurde gewünscht? Verzeihung. Der Herr Gauland. Hatten wir ja schon länger nicht mehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns im zweiten Jahr der Pandemie und da gibt es nichts drum herum zu reden. Die Situation ist nach wie vor besorgniserregend. Und ich meine damit nicht die eine nackte Zahl, die Inzidenzen, sondern ich meine vor allen Dingen die Berichte aus der Intensivmedizin, die einen mit Sorge erfüllen. Alle Experten bestätigen mir diesen einen Satz, der in den letzten Wochen die Runde gemacht hat. Ja, wer jetzt schwer erkrankt und auf der Intensivstation landet, der stirbt oder ist für sein Leben gezeichnet. Jüngere Menschen erkranken jetzt schwer und landen auf der Intensivstation. Und wir sehen darüber hinaus, welche große Belastung die Intensivmedizinerinnen und Mediziner und die Pflegekräfte auf den entsprechenden Stationen seit einem Jahr zu leisten haben, welch großen Belastungen sie ausgesetzt sind. Meine Damen und Herren, um mit dieser Situation gut umgehen zu können, ist tatsächlich Vertrauen wichtig. Viele Menschen müssen unseren Weg, müssen unsere politischen Beschlüsse mittragen und auch umsetzen wollen. Ja, sie wollen, dass wir mit unseren Beschlüssen ihre Gesundheit schützen. Sie erwarten aber auch zu Recht, dass wir die sozialen, psychischen und wirtschaftlichen Folgen dieser Maßnahmen mitbedenken. Und das ist richtig. Im vergangenen Jahr wurden in dieser weltweiten Ausnahmesituation, auf die sich niemand über Jahre vorbereiten konnte, im vergangenen Jahr wurden Fehler gemacht, auch von uns Fehler gemacht. Das Beherbergungsverbot oder die Osterruhe wurden schon genannt. Und es gibt mit Sicherheit auch noch andere, die uns einfallen würden. Aber meine Damen und Herren, ich glaube, man muss an der Stelle auch erwähnen, dass wir gemeinsam auch vieles richtig gemacht haben. Ich glaube auch durch unser politisches Handeln, das auch vertrauensvoll mitgetragen wurde, ist es uns gelungen, viele hunderttausend Leben in unserem Land zu retten. Und es ist auch richtig, dass zum Glück, ich will keine schlimme Situation, die ich ja eingangs genannt habe, hier kleinreden, aber zum Glück ist eben auch nicht das eingetreten, was uns vermeintliche oder tatsächliche Experten vor Ostern vorhergesagt haben. Wenn jetzt nicht alles auf Null gefahren wird, waren die Aussagen, jetzt nicht sofort alles auf Null, werden wir unweigerlich bundesweit bei einer 300er Inzidenz landen mit 100.000 Infektionen pro Tag. Das war die Vorhersage. Sie ist zum Glück nicht eingetreten. Und ich glaube, sie ist auch deshalb nicht eingetreten, weil viele Menschen eben auch im letzten Jahr dazugelernt haben, Erfahrung gemacht haben und eigenverantwortlich und sehr besonnen mit der Situation umgegangen sind. Und diese Situation, diese schlimme Prognose ist auch deshalb nicht eingetreten, weil alle Länder gehandelt haben. Ohne Ausnahme. Der Satz, wir müssen jetzt endlich auf Bundesebene etwas entscheiden, weil die Länder nicht handeln, ist schlichtweg falsch. Alle Länder haben gehandelt. Nicht immer alle mit 1:1 den gleichen Maßnahmen. Das stimmt. Mitunter angepasst an die Situation vor Ort, mitunter aufgrund von Erfahrung und Beratung vor Ort. Stimmt. Aber wir haben alle gehandelt. Und dass es nicht immer ganz so einfach ist, in dieser Gratwanderung zu bestehen, den unterschiedlichsten Erwartungen gerecht zu werden, da dass das nicht so einfach ist, haben uns gerade Bundesregierung und Bundestag auch vorgeführt. Es ist ja nicht ganz so schnell und reibungslos gewesen in den Beratungen in den letzten Wochen wie ursprünglich angekündigt. Und ich will an dieser Stelle auch erwähnen und auch sagen, dass es mich geärgert hat, dass die Bundeskanzlerin über eine Talkshow verkündet, dass doch jetzt sie sehr schnell und sehr konzentriert reagieren wird, nachdem die Länder es scheinbar nicht getan haben. Und dann wurde erst einmal offensichtlich 2 Wochen im Kanzleramt tief nachgedacht. Meine Damen und Herren, ja, es ist eben nicht so einfach, ein für alle tragfähigen Kompromiss zu finden. Meine Damen und Herren, in den letzten Tagen wurde ja auch über die Medien sehr viel gestritten und hin und her diskutiert. Wie ist es nun eigentlich mit dieser Ausgangssperre? Soll sie kommen? Wird sie kommen? Und wenn ja, wie? Es wurde viel diskutiert über die Situation an der Schule oder über andere vermeintliche Aufregerthemen. Ich will an der Stelle aber auch erwähnen, dass ich glaube, dass wir Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch die Erfahrung gemacht haben, dass vermeintlich kleinere Themen, die nicht jeden Tag in den Schlagzeilen sind oder auf den Titelseiten, viele Menschen in unseren Ländern genauso bewegen. Wie geht es nun eigentlich weiter mit dem Vereins- und Breitensport? Das ist für viele ein Thema. Wie geht es weiter mit den Kulturangeboten der Kleinstkünstler, der Kleinstbühnen in unseren Ländern? Oder, worüber leider so gut wie gar nicht gesprochen wird, wie geht es eigentlich weiter mit unseren Universitäten? Ich habe in meiner Stadt 200.000 Studierende, die mitunter in beengtesten Verhältnissen wohnen. 200.000 Studierende, von denen zigtausende jetzt gerade ins dritte Semester kommen, ohne einen einzigen Tag die Universität von innen gesehen zu haben. Auch das ist für viele Menschen ein Thema und eben doch nicht so ein kleines Thema, sondern es ist ihr Leben, das beeinflusst wird durch unsere Beschlüsse. Ja, meine Damen und Herren, ich finde es richtig und wichtig, dass wir weiterhin alle miteinander alles tun, um die Menschen so gut es geht zu schützen. Und ein bundeseinheitlicher Rahmen kann dazu auch ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein. Es ist im Übrigen ein Rahmen, der im Wesentlichen auf Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenzen fußt. Ich hätte mir, so wie Kollegen, die vor mir gesprochen haben, auch gewünscht, dass noch mehr Erfahrungen und Beratungen der letzten Monate des vergangenen Jahres in die jetzige Beschlussfassung, die uns vorliegt, eingeflossen werden. Das Thema drinnen und draußen spielt eine Rolle. Die Beratung ist eindeutig, seit Monaten eindeutig. Die Infektionsgefahren drin sind um ein Vielfaches höher als draußen. Ich glaube, in dem, was uns hier vorliegt, wird nicht hinreichend auf diese Beratung reagiert. Wie gehen wir nun wirklich um mit den sozialen Folgen für die Kinder, denen wir entweder über Monate gar keinen Präsenzunterricht anbieten konnten oder im Wechselunterricht nur bedingt das, was man eigentlich unter Schulbetrieb versteht? Wie gehen wir mit den sozialen Folgen um? Eine 165er Inzidenz als Maßstab löst es diese Fragen weder in die eine noch in die andere Richtung. Wie gehen wir nun eigentlich mit der Situation um, vieler Menschen, die nicht ausweichen können, sondern die Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden oder beschlossen wurden auf der Bundesebene, 1:1 ertragen müssen? Ich will nicht nur alleine wieder mit meinem Beispiel aus einer Großstadt kommen, mit den Großsiedlungen, wo 40.000, 50.000 Menschen in einer Großsiedlung wohnen, von denen nicht ein einziger eine Terrasse oder einen Garten hat. Die Menschen darauf angewiesen sind, auch mal rausgehen zu können, ob in den Zoo oder in den Park oder mit den Kindern zum Fußball spielen. Ich könnte hinzufügen, die Situation von 52% Single-Haushalten in meiner Stadt. Menschen, die alleine leben, die nun im Homeoffice arbeiten, die keine Sportangebote haben, egal ob im Fitnessstudio oder im Sportverein, die keine Ablenkung haben durch Kulturangebote, die im privaten Bereich keine anderen mehr treffen können, zumindest ab bestimmten Tageszeiten keine anderen mehr treffen können oder treffen sollen und die nun am besten auch gar nicht mehr rausgehen sollen. Ich glaube, auch das hat dramatische Folgen, im Übrigen auch dramatische gesundheitliche Folgen. Dass all diese Situationen und, wie gesagt, auch Beratung zu diesen Situationen nicht hinreichend eingeflossen sind, bedauere ich. Wie gesagt, aber zum Glück sind einige Dinge aufgenommen worden. Dass nun die sogenannte Ausgangssperre wenigstens in einer abgemilderten Form umgesetzt werden soll. Ich finde es richtig, dass wenigstens in einem Minimum, in einem Mindestmaß in Kleinstgruppen Kinder oder Jugendliche wieder Sport treiben können. 5 Kinder und Jugendliche gemeinsam. Ich finde es vor allen Dingen aber richtig und wichtig, dass endlich, nachdem wir monatelang in der Ministerpräsidentenkonferenz darüber diskutiert haben, endlich das gesamte Spektrum der notwendigen Maßnahmen einmal in den Blick genommen wurde und auch den Bereich der Unternehmen und der Wirtschaft. Dass nicht immer nur selbstverständlich über Schule und Kinder und private Kontakte geredet wird, sondern auch darüber, welche Pflichten Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern gegenüber haben. Das ich halte es nicht mehr aus. Ist das noch lang? Pflicht oder das verstärkte Umsetzen des Homeoffice-Angebots war aus meiner Sicht dringend überfällig. Wir können das jetzt auch abbrechen, wenn du willst. Und? Alter, das ist richtig und wichtig und richtig und wichtig, richtig und wichtig. Das war die stärkste Kritik jetzt. Das war die schärfste Kritik an der ganzen Geschichte, oder was? Würde ich schon sagen, ja. Oh je. Ja, so viel zu den bitte nur noch, Freiheiten. Den bitte nur noch in doppelter Geschwindigkeit abspielen, wenn er noch mal hier. Ich weiß nicht, ob er das hier tun kann. Das gibt's hier nicht, das Feature, glaube ich, bei dem Player. Oh, jetzt. Fuck. Tja, der Bundesrat, ja, da muss er doch ein bisschen aufrüsten technisch. Aber ja, ob wir den Berliner Bürgermeister sowieso überhaupt noch mal hören hier, wer weiß. Ja, da wurde ja jetzt bestimmt als Kandidatin die Franziska Giffey. Oh, die Frau Dr. Franziska Giffey. Gutes Berliner Regierender Bürgermeistergesetz. Gutes Berlin-Gesetz. Macht muss größer denken. Ja, aber der Herr, den wir gerade gesehen haben, den dürfen wir ja wahrscheinlich dann ab September, Oktober irgendwann im Bundestag dann sehen, weil soweit ich das weiß, das war ja damals der Gegenkandidat von Frau Czibli und hat sich ja gegen sie durchgesetzt. Und Rassismus. Deswegen. Rassismus überall. Ja, also ich fand... Misogynie. Ich fand das jetzt halt nicht so schlecht eigentlich. Das hat sich jetzt ein bisschen länger hingezogen, auch als ich es in Erinnerung hatte. Ich habe es so zwischen Tür und Angel beim Essen irgendwie mir mal angehört gehabt. Hatte es eigentlich nicht allzu langatmig in Erinnerung. Ich hoffe, es war ein 5-Gänge-Menü, damit ich zwischendrin nicht irgendwie. Nee, es war eigentlich nur ein Salat. Ein Salat? Ja. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, dieses hier ist nochmal ein Nachtrag bzw. Korrektur zu letzter Woche, weil ich hatte ja behauptet, dass in diesem Infektionsschutzgesetz nur die Rede von Ordnungswidrigkeiten ist. Das ist aber wohl nicht ganz wichtig, richtig, wie hier auch der dieser eine Journalist, dessen Name mir gerade nicht einfällt, vom Fokus geschrieben hatte. Und hier wird sich halt auch wieder berufen auf das andere Ding. Also das, was wir letzte Woche hatten, das ist ja einer davor. Das war dieser 73er Bußgeldvorschriften, wo ja jetzt hier noch einige Sachen dazugekommen sind. Aber dieser 74er Strafvorschriften mit Freiheitsstrafe von, was war es hier, bis zu 5 Jahren, der bezieht sich aber auf den davor mit den Bußgeldvorschriften. Und insofern ist das schon relevant, dass da jetzt neue Dinge reingekommen sind. Der bezieht sich zwar nicht auf alles, aber auf einige von diesen Sachen. Und auch das wieder müsste man halt alles nochmal aufdröseln. Aber der Herr Fleischhauer, jetzt ist mir auch wieder sein Name eingefallen, meinte, dass zumindest diese Bußgeld-Geschichte, wenn man jetzt sein Geschäft wieder öffnet, obwohl man das eigentlich nicht darf, dass die wohl auch unter diesen hier genannten Ziffern fallen soll, die dann eventuell auch zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren führen können. Wenn man da einen genannten Krankheitserreger verbreitet. Wie hier steht. Ja, die bundeseinheitliche Notbremse. Ja, da hat die Marketingabteilung mal wieder Überstunden gearbeitet. Und jetzt haben wir sie seit, ist jetzt seit Freitag oder Samstag in Kraft? Ich habe schon wieder vergessen. Seit Samstag. Ja. Und was oftmals gesagt wurde, aber was ich bis jetzt weiterhin nicht im Gesetzestext gefunden habe, obwohl das ja in einer Entwurfvorabfassung stand, dass man sich pro Tag nur mit je einer Person treffen darf. Also weiterhin darf man sich mit so vielen Personen treffen, wie man will, nur nicht gleichzeitig. So. Zumindest steht es im Gesetz nicht so drin, obwohl es mehrere Leute gesagt haben, dass es so war. Die haben dann wahrscheinlich nur den ersten Entwurf immer gelesen, weil da stand es drin, hatte mich auch gewundert. Ja gut, ich meine, über die Zahlen kann man sich streiten. Ja, 165 ist ein Kompromissergebnis gewesen. Ich meine, offensichtlicher geht's nicht. Ja, sonst hatten wir ja immer die 100er, 150er oder 200er Grenze. Ne, und jetzt 165. So sieht ein Kompromiss aus im Sinne der Menschen. Oder wie hat er das gerade nochmal gesagt, der Berliner Bürgermeister? Ansonsten hat sich nicht großartig was zu dem geändert, was ich schon gesagt hatte. Fürs größte Chaos dürften so Sachen sorgen, wie dass man jetzt zwingend FFP2-Masken in Bussen und Bahnen tragen muss. Und das freut alle Beteiligten, ne? So, ich glaube, sonst gibt es eigentlich zu dem Inhalt der Maßnahmen viel zu sagen. Das ist jetzt hier der neue Wahlspruch, oder wie? Wir haben es schon einmal geschafft, statt wir schaffen das, oder wie? Genau, wie gesagt, die Marketingabteilung hat über Überstunden gearbeitet an diesem Artikel hier. Und ist wenigstens einigermaßen informativ. Also, ne, was ja auch nicht so ganz klar ist, was ist denn jetzt, darf man nur schnell draußen Sport treiben oder darf man einfach nur ganz normal spazieren gehen? Die gute Nachricht ist, ihr dürft weiterhin bis 24 Uhr im Wald spazieren gehen. So sieht's aus. Nicht nur Sport. Ne? Noch ist es nicht verboten, in den Wald zu gehen. Nutzt es aus. Ja, und hier haben wir die letzten Änderungen, die noch gemacht wurden an dem Infektionsschutzgesetz. Das ist ja, sind ja im Endeffekt nur die relevantesten Sachen sind, es wurde von 22 auf 24 geändert, von 21 auf 22 geändert und solche Sachen. Die ganze Sache wurde so schnell im Endeffekt durchgehauen, das ist der Grund, warum ich das hier gerne eingereicht habe, dass halt vom Bundesrat ja nicht mal die konsolidierte Gesetzesfassung beschlossen wurde, sondern die Entwurfsfassung mit dem Addendum hier, in welcher Zeile, in welchem Absatz, welches Wort durch welches andere Wort ersetzt wird. Ja, auch sehr interessant. Mittlerweile ist die konsolidierte Version da, aber wo sie durch den Bundesrat gejagt wurde, war sie noch nicht vorhanden. Und ich denke mal, wir haben vorhin an der weichgespülten Kritik gesehen, sehr viel Kritik war generell nicht vorhanden, obwohl es ja an sich eine extreme Entmachtung ist der ganzen Länder. Und sollte man eigentlich mit mehr Protest rechnen. Ich hatte ja den Landkreistag, der hatte ja schon mal eine Protestnote gesandt. Hatte ich ja letzte Woche auch hier vorgestellt. Dass die Länder selber weniger protestieren, ist schon sehr seltsam. Es gab allerdings noch ein paar Anträge des Bundesrates, die aber beide nicht übernommen worden sind. Das eine war der Antrag vom Land Schleswig-Holstein und eine Sekunde, was wollten die nochmal? Ja, die pragmatischen Steuerungsmöglichkeiten der Länder und Kommunen hätten bisher eine flexible, sachgerechte, verhältnismäßige und damit rechtssichere Pandemiebekämpfung ermöglicht. Also davon gehen sie aus. Und denen das jetzt aus der Hand zu nehmen, ist nicht sinnvoll, weil die Landesbehörden vor Ort, die Länder haben über einen Zeitraum von über einem Jahr Erfahrung mit dem Vollzug von Schutzmaßnahmen gesammelt und die landesrechtlichen Vorgaben mit Blick auf Detailfragen im Rahmen eines Lernprozesses kontinuierlich angepasst. Und jetzt muss man alles nochmal neu machen und deswegen ist es nicht gut. Ja, das ist natürlich eine sehr harte Kritik. Also nichts von wegen Freiheitsrechte werde eingeschränkt oder so. Ne? Danke Schleswig-Holstein dafür. Und dann haben wir noch das Land Bremen. Und das Land Bremen, das hat auch einen sehr lustigen Antrag gestellt. Im Endeffekt, uns ist das noch nicht genug. Wir brauchen mehr. Eine echte Testpflicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnte außerdem einen übergeordneten Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie und zur Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems leisten, sowie helfen, Betriebsschließungen infolge von Ausbrüchen zu vermeiden. Mehr testen, mehr testen, mehr testen. Also, so viel zum Bundesrat. Die Länder haben sich teilentmachten lassen, ohne großartig Protest. Freiheitsrechte waren gar kein Problem. Und Bremen will noch mehr Lockdown und noch mehr Testen. Ja, in diesem Zusammenhang mit diesen Anträgen haben die im Endeffekt gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer von den beiden das jetzt war, ob das Bremen oder die anderen waren, haben eigentlich gesagt, dass sie das so verstanden wissen wollten, weil sie jetzt quasi, also das einzige Instrument, was die jetzt gehabt hätten, um jetzt dagegen zu sein, wäre jetzt zu sagen, sie wollen diesen Ausschuss da anrufen, diesen Vermittlungsausschuss, weil das ist ja dann quasi genau. So, wenn diese Gesetze jetzt vom Bundesrat nicht angenommen werden, dann tritt dieser Vermittlungsausschuss in Kraft und der vermittelt dann halt zwischen diesen beiden Parteien, also dem Bundestag und dem Bundesrat, dann halt einen Kompromiss, wie man dieses Gesetz dann dem doch noch zustimmen kann und dann geht das halt wieder in den Bundestag zurück und dann geht es wieder in den Bundesrat und dann wird es dann im Regelfall dann so dann halt dann verabschiedet und das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, die sie gehabt hätten. Und da haben die aber dann alle irgendwie, die sich darauf bezogen haben, gesagt, dass sie das aber nicht wahrnehmen wollen, obwohl sie ja teilweise dann auch Dinge daran auszusetzen haben. Aber um die Sache jetzt zu beschleunigen, hieß es dann immer. Und diese Anträge, müssen wir uns beeilen, genau. Diese Anträge, die sie jetzt gemacht haben, die waren im Endeffekt, um jetzt quasi zu sagen, wir haben noch was auszusetzen, aber wir wollen auch nicht diesen Vermittlungsausschuss da einberufen, weil dann dauert das ja noch wieder, bis das dann alles durchkommt und ist ja eine Notbremse und wir notbremsen ja jetzt und genau, das ist ja nicht so, dass wir einen parlamentarischen Prozess einhalten müssen. Wir, ne? Auf geht's. Ja. Ab geht's. 3 Tage Gesetzgebung. Ja, wie war das? Die Demokratie war noch nie so stark wie heute. Genau. Wie war das? Wir können uns nur zwischen A und B entscheiden. Das ist Demokratie. Irgendwie sowas, ne? Ja. Und weil das alles so super und demokratisch ist, hier einfach mal ein Evergreen-Link. Das Handbuch des Bundestags im Endeffekt. Und hier ist unter Kapitel 10.6 für nichtig oder verfassungswidrig erklärte Bundesgesetze. Eine Liste aller Gesetze seit 1991, glaube ich, die halt, ja, nichtig erklärt wurden, weil man selber eingesehen hat, Moment mal, wir haben da Blödsinn erzählt. Oder das Verfassungsgericht hat die Sache gekippt. Leider ist die Liste seit 1919 nicht aktualisiert worden. Allerdings, ja, ich wollte es einfach nur nochmal als Evergreen-Link hier einreichen. Man könnte sich da bei Gelegenheit nochmal ein paar Sachen rauspicken, aber ich hatte halt mal gewartet, dass sie mal wieder aktualisieren. Ist ja jetzt schon fast, naja, okay, noch nicht ganz 2 Jahre her. Aber vielleicht kommt das ja bald und dann kann man sich damit nochmal befassen. Aber ihr seht, ne, hier die 28 Seiten voll mit schönen Gesetzen, alleine seit 1991, 92, weiß nicht mehr. Und ja, viele von denen haben ja auch noch Bestand. Das ist ja auch so der Punkt. Ne? Die sind, ja, das ist nochmal ein Thema für sich. Und ja, vielleicht ist diese ganze Infektionsgesetzgebung, wenn die ganze Corona-Sache mal vorbei ist oder aus den Köpfen der Leute vorbei ist, dann wird das auch hier in die Liste vielleicht mit aufgenommen und das Verfassungsgericht gibt uns unsere Bürgerrechte wieder. Warum sollten wir sie verlieren? Nur wegen so einer kleinen Pandemie, hallo? Finde ich nicht, dass wir die aufgeben müssen. Ja, ein kleiner Blick nach Amerika. In Amerika hat ja die beste Regierung aller Zeiten unter Joe Biden. An der gibt es ja gar nichts zu kritisieren und auszusetzen. Ne, hatten wir ja vorhin gesehen, selbst der Ohanwe kann nur vor Freude juchzend über den Joe Biden berichten. Und Hengame war das, glaube ich, auch. Ne? Ja. Und ja, jetzt passiert im Endeffekt das, was einige Demokraten schon angekündigt haben. Dann wurde es immer wieder dementiert. Republikaner haben das befürchtet, Amerika. Sie wollen im Endeffekt den Supreme Court in Amerika, das Verfassungsgericht, von der Zusammensetzung verändern. Die begründen das damit, dass es ja 13 District Courts gibt, die dem Supreme Court unterstellt sind. Und dann würde es halt Sinn machen, 13 Richter im Endeffekt zu haben oder 13 Richtersitze. Derzeit sind es 9. Seit 1800 irgendwas ist es auch nicht mehr geändert worden, weil das halt irgendwann ein guter Proporz gefunden ist. Und historisch gesehen ist es ja so, dass diese Richter halt immer von Parteisgnaden sind und in der Regel sehr parteiisch urteilen und deswegen immer eine sehr delikate Balance normalerweise herrscht. Ja, dass man halt keine große Übermacht hat zwischen den 9 Leuten. Und derzeit haben wir halt eine Situation, dass wir mehr republikanisch neigende Richter haben oder Richter haben, die von republikanischen Präsidenten zu deren Amtszeiten eingesetzt wurden. Und rein theoretisch könnten sie durchregieren, machen es aber nicht, obwohl es natürlich die schlimmsten Teufel sind. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, die Kavanaugh-Sache, das war ja ein Richter, der eingesetzt wurde, der wurde ja aufgrund von einer 20 Jahre zurückliegenden ihm angedichteten Sexaffäre vor dem Senat und vor dem Kongress und vor der Weltöffentlichkeit komplett bloßgestellt und verteufelt und natürlich alles wurde versucht, ihn zu verhindern, weil er ist ja der Teufel in Person und wenn der jemals im Supreme Court gewesen wäre, dann wird er ganz schlimme Gesetze machen, aber jetzt ist er ja schon seit ein paar Jahren da und hat sich rausgestellt, dass er gar nicht mal so konservativ drauf ist. Aber das reicht natürlich nicht. Und wenn man schon mal jetzt die Möglichkeit hat, dann will man doch mal versuchen, das sogenannte Court Packing durchzusetzen in Amerika und einfach mal 4 neue Richter einzusetzen. Und wenn das halt unter der demokratischen Amtszeit passiert, dann hat man halt 4 neue Leute und dann hat man das Gewicht zu seinen Gunsten verschoben. Ich meine, das heißt im Endeffekt nur, sollte dann wirklich mal ein hardcore-republikanischer Präsident, der wirklich auf alles scheißt, also schlimmer als Donald Trump, weil Donald Trump hat nichts an solchen Dingern verändert, wie die Demokraten das jetzt machen wollen. Wenn da mal wirklich ein Republikaner kommt, der kann dann sagen, alles klar, 13, warum nicht 21? Warum nicht 50? Warum nicht 50? Warum machen wir nicht Washington auch noch zu einem Staat und dann haben wir 51 und Puerto Rico, dann haben wir 52? Ne? Warum nicht, keine Ahnung, für je 100.000 Einwohner ein Supreme Court Richter oder keine Ahnung. Kann sich da die absurdesten Sachen vorstellen, aber es ist natürlich für das politische Klima in Amerika eine weitere Katastrophe und keinerlei Fingerspitzengefühl, was die Demokraten da an den Tag legen. Da werden halt sehr starke Befindlichkeiten der Amerikaner berührt, was die Constitution angeht. Steht zwar nicht in der Constitution drin, dass es 9 Richter sein müssen, aber es wird halt quasi so wahrgenommen und ja, neben all dem ganzen Blödsinn halt auch eine wirklich realpolitische Katastrophe, die da auf die Amerikaner zukommen könnte. Also eine innenpolitische Katastrophe, weil das auf jeden Fall zu sehr viel Zwist und Verwüstung führt. Und das Ganze auch noch im Rechtssystem, also das ist ja in Amerika sowieso schon kompliziert. Ja, hier. Der Eurosystem Report on the Public Consultation on a Digital Euro. Ja, der digitale Euro geht ja weiter. Die Roadmap sieht ja im Endeffekt vor, dass die ersten Testläufe im Juni dieses Jahres beginnen. Und wie die ganzen Prozesse vorsehen, müssen da natürlich erstmal die Stakeholder quasi befragt werden und konsultiert werden. Und man muss sich quasi von denen Know-how holen und das Feedback und diese ganzen schönen Begriffe und im Endeffekt eine Marktforschung machen, was wollen die Benutzer, was brauchen die Benutzer und was fühlen die Benutzer, wovor fürchten sie sich. Okay. Was soll denn das jetzt eigentlich sein? Eine Kryptowährung oder was? Ja, das ist, genau. Kryptowährung, digitaler Euro wird wahrscheinlich nicht unbedingt eine Kryptowährung sein, aber der Begriff ist ja, kann man sich da noch einfach vorstellen. Ja, ich hatte ja hier schon mal das System vom CBDC vorgestellt. Das wäre eine komplette Parallelwährung. Das ist im Gespräch. Ich weiß nicht, ob der digitale Euro das werden soll oder ob es da eine Zwischenlösung gibt. Es wird ja jetzt erstmal, jetzt die Machbarkeitsstudien wurden ja gemacht. Das war ja der erste Punkt. Jetzt wurde damit an die Bevölkerung gegangen, also an die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit wurde über die Pläne informiert und es wurde sie gefragt, gebt uns Feedback und bestimmte Leute wurden halt auch befragt mit Fragebögen und von Marktforschungsinstituten. Das ist ja halt der Prozess, wenn solche Sachen auf EU-Ebene etabliert werden. Und die, ja, was ist bei der ganzen Sache rumgekommen? Den Kunden ist es am wichtigsten, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass es halt keine transparente Währung ist, dass man nicht nachvollziehen kann, wer hat wie bezahlt. Ja, also wie man, dass es halt anonym ist, die Zahlung. Ja, und das wird sich sehr, sehr, sehr schwer darstellen lassen. Das steht in dem Report auch drin. Man muss natürlich auf diese Befindlichkeiten eingehen, steht drin. Gerade die Händler, die professionellen befragten Händler waren der Meinung, dass halt es sehr problematisch ist, dass halt nicht möglich ist, anonym Geld zu transferieren und einzukaufen. Das ist eine Sache, die sich wirklich wünschen. Und das wird halt als sehr problematisch angesehen. Weiterhin ist natürlich die Sicherheit ein großes Problem. Allerdings ist ja der digitale Zahlungsverkehr mittlerweile relativ etabliert. Ja, allerdings, wie diese ganze konkrete Währungssache aussieht, das werden wir sehen, wenn halt im Juni, wahrscheinlich werden sie 2-3 Systeme parallel erstmal irgendwo testen, vielleicht regional oder vielleicht auch nur virtuell. Und ich bin auch gespannt, was die sich da jetzt aus dem Ärmel schütteln wollen in einem so kurzen Zeitraum. Ist schon ziemlich kritisch. A pipeline deal could help end Putin's Ukraine war. Unsere Freunde vom Atlantic Council haben eine Zukunftsvision, wie sich der Konflikt in der Ukraine und Russland wieder sich entwickeln könnte. Und Deutschland spielt eine entscheidende Rolle, weil wir müssen einfach mal so einfach auf die Pipeline verzichten. Ja, weil dann hätten wir sehr viel diplomatisches Fingerspitzengefühl gezeigt und wir würden uns von Russland unabhängig machen und. Wenn wir richtig arbeiten würden mit Russland zusammen oder gegen Russland, dann hätte das zur Folge, dass die Donbass-Region sich selber wieder der Ukraine anschließen würde und hinterher leben alle glücklich. Also es ist schon, also ich habe das jetzt extrem zusammengefasst, wer hätte es gedacht, aber es ist schon sehr zynisch. Im Endeffekt wird gesagt, wir Deutschen sind schuld daran, dass Russland überhaupt international diese Stärke zeigt, ja, weil sie dieses Selbstbewusstsein bekommen, weil wir halt mit ihnen handeln und diese Nord Stream 2 Pipeline weiterhin gegen den internationalen Druck durchsetzen. Und dadurch fühlen sich die Russen bestärkt und wenn wir das nicht machen würden, dann wäre alles gut. Also, wisst ihr Bescheid? Atlantic Council sagt, wir Deutschen sind schuld. Pipeline sofort abreißen, dann haben wir kein Problem mehr. Ne? Alles klar. Ja, Russland und Ukraine ist ja an sich ein heikles Thema. Viele Leute reden, dass da halt ein Konflikt wieder kurz bevorsteht. Und auf EU-Ebene in den Ausschüssen und in gewissen öffentlichen Statements von Politikern wurden halt auch Zahlen in den Raum geschmissen. Und hier war es, glaube ich, wo war es nochmal genau? Genau. Ja, also in einem Statement hat halt ein Politiker gesagt, dass laut Geheimdienstnachrichten 150.000 russische Truppen in der Nähe der Ukraine wären und innerhalb von kürzester Zeit mobilisiert werden könnten, um halt Kriegsrhetorik weiter voranzutreiben. Das ist jetzt mein Kommentar. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass das ja sowieso unbestätigte Reporte sind. Und selbst intern wurde dann hinterher beim Transkript die ganze Sache auf 100.000 runterkorrigiert, obwohl 150.000 gesagt wurde. Und ja, interessant, diese ganzen Spielereien. Ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass es da jetzt zu so einem Konflikt kommen wird, aber es wird halt gerade sehr herbeigeredet. Ja, ich höre es auch von verschiedenen Leuten, mit denen ich so rede, die halt auch alle unterschiedliche Nachrichtenquellen haben, die für mich teilweise gar nicht nachvollziehbar sind. Die gehen halt alle davon aus, dass es da jetzt bald zu einem Konflikt kommt. Aber ich weiß nicht, was meint ihr? Ich glaube nicht, dass da großartig was passieren wird. Ja, ich meine, diese Donbass-Regionen, die müssen halt da einen Weg finden, entweder in die Unabhängigkeit oder sich wieder mit der Ukraine zusammenzuraufen. Aber der ukrainische Staat ist ja auch ein bisschen unversöhnlich, was die Leute angeht. Ich weiß nicht, ob es da eine... Und ich glaube, der Ukraine ist es auch ehrlich gesagt ganz genehm, dass dieser Konflikt da schwelt, solange er nicht ausbricht, weil dann halt sehr viel internationale Unterstützung kommt und über sehr viel Korruption und sowas hinweggesehen wird. Ja, das ist ja in der Ukraine generell immer ein Problem. Aber gut, hoffen wir mal, dass auch dieses Jahr wieder nichts passiert dort. Ja, was sollte es Putin auch bringen? Also, er wird ja da als das böse Bedrohungsszenario aufgebaut, aber was hätte er davon? Ja, eine Eskalation, die wir im letzten und diesem Jahr gesehen haben, ist auf den Weltmeeren gewesen. Und nicht nur auf den internationalen Gewässern, sondern auch in verschiedenen Hoheitsgewässern. Wir haben ja Konflikte, also wir haben ja Akteure wie die Türkei, den Iran, Saudi-Arabien, Jemen natürlich, Länder, die halt Schiffe aufbringen und nicht durch ihre Gewässer durchfahren lassen. China muss man natürlich auch als krassen Akteur sehen, weil China ja mit ihren Pirateriefischereiflotten, ne, die Weltmeere unsicher machen. Das ist auch ein Thema für sich. Es ist leider nirgendwo ordentlich aufbearbeitet worden. Das ist mal eine Art Dokumentation dazu geben würde. Da würde ich mich drüber freuen, aber naja. Und ein sehr großer Trend in den letzten Jahren war, dass halt die Waffensysteme der neuen Generation jetzt halt langsam alle in spruchreif sind und ich will jetzt nicht sagen im Einsatz sind, weil sie ja noch nicht aktiv genutzt werden, um den Gegner zu stören und in Kampfhandlungen zu verwickeln. Allerdings doch in gewissen Szenarien doch jetzt schon zum Einsatz kommt und dass halt das halt wirklich auch sehr gefährlich ist. Wir reden über elektronische Waffen. Ich habe hier einen etwas älteren Artikel eingereicht, der allerdings die Geschichte von diesen neuen Generations Electronic Warfare Waffen ein bisschen gut darstellt und die Entwicklung der letzten Jahre von amerikanischer Seite ein bisschen zeigt, was da möglich ist. Wir reden im Endeffekt nicht nur von Kommunikationssystemen, von Störsystemen, dass man halt gegnerische Kommunikation zerstört, bis hin zu die Elektronik in irgendwelchen Kriegsfahrzeugen zerstören kann. Nicht nur Raketen, die auf einen zufliegen, so elektronisch stören, sei es mit Lasern oder mit irgendwelchen anderen Wellentechnologien, dass die Elektronik kaputt geht, sondern das geht halt mittlerweile auch mit größere Kriegstechnologie. Wenn sie nicht besonders abgeschirmt ist und älter ist, geht das natürlich leichter. Und da gibt es auch immer Gegenmöglichkeiten. Und was sehr interessant ist, ist einfach eine Projektionstechnologie, dass man einfach nicht die Systeme der Gegner stört, sondern täuscht. Dass man halt das gegnerische Systeme, die halt auch auf Zielortungssysteme angewiesen sind, nicht mehr einorten können oder der Flugzeugträger ist einfach mal 800 Meter weiter links oder rechts oder man hat irgendwelche Robo-Tauchdrohnen, die dann ganze U-Boot-Flotten simulieren. Ist schon ganz interessant, es ist mehr indirekte Kriegsführung Und das ist halt auch der Punkt, warum sie derzeit auch schon in Einsatz ist. Nicht nur von amerikanischer Seite, sondern auch von chinesischer Seite. Im südchinesischen Meer, da gibt es ja immer diese Begegnungen, wo nicht scharf geschossen wird, aber sich schon mal sehr nah gekommen wird, Abdrängmanöver gefahren werden und die Chinesen halt immer halt nicht nur amerikanische Schiffe, sondern halt auch internationale Handelsschiffe dazu drängen wollen, ihren Gebietsanspruch zu akzeptieren. Weil wenn das oft genug passiert, dann schaffen die so internationales Seerecht. Und dann ist es tatsächlich irgendwann deren Gebiet. Und ja, die Amerikaner testen da halt auch ihre Systeme, indem die einfach mal ganze Flottenverbände durch das südchinesische Meer fahren lassen, die einfach gar nicht vorhanden sind, sondern nur Phantome. Und wenn die Technik so funktioniert, wie sie funktioniert, dann kann man auch nicht wirklich außer mit dem nackten Auge unterscheiden, ist das jetzt wirklich ein Flugzeugträger oder ist das nur so eine kleine Roboterdrohne, die entweder fliegt oder im Wasser fährt. Also es ist schon eine sehr interessante Technologie. Und dieser Artikel, absolute Leseempfehlung, wer sich dafür interessiert. Sehr langer Artikel. Ja, kommen wir zu den wichtigsten Themen. Die Ökosystemleistungen des Waldes sollen honoriert werden. Es geht im Endeffekt darum, dass ja die CO2-Bepreisung dieses Jahr angefangen hat. Und aus dem Topf sollen Waldbesitzer, heißt Kommunen und private Waldbesitzer, auch Gelder bekommen, weil Wälder ja so toll sind für die Umwelt und natürlich fürs CO2 besonders gut sind. Also, ich meine, das ist mal eine Sache gewesen. Wenn es um Wald geht im Bundestag, dann gucke ich mir das auch mal an. Das ist eine ganz kurze Sache gewesen und es ist alles sehr harmonisch abgelaufen, weil es natürlich auch nur so eine kleine Ausschusssitzung war. Selbst die Rede vom AfD-Typen war gar nicht mal so krass. Und es waren auch nicht viele Zwischenrufe und sowas dabei. Aber die Empfehlung lautet durchaus, geht in den Wald. Das haben alle gesagt, alle Redner haben gesagt, geht in den Wald, was ich super gut fand. Der Gerig Alois hat sogar angefangen mit den Worten, sehr geehrte Kollegen, gehen Sie in den Wald oder irgendwie so. Ja, also wunderbar. Aber natürlich werden diese ganzen Maßnahmen damit gerechtfertigt, dass ja der Holzpreis so tief in den Keller gefallen ist. Und das ist so schlimm und deswegen müssen die Leute jetzt von diesem Fördertopf profitieren. Und wenn du jetzt zum nächsten Artikel kommst, ups, ne, bei der ganzen Waldharmonie ist mir dann doch aufgefallen, dass alle Blödsinn erzählt haben, ja, weil die haben im Endeffekt sagen wir, wie es ist, die fordern Kohle für die Leute, sagen, das liegt daran, dass der Holzpreis auf einem historisch niedrigen Niveau ist. Dieser Artikel ist von vor einem Monat, die Holzpreise sind noch viel weiter gestiegen. Hat übrigens auch ein bisschen was mit der ganzen Suezkanal-Angelegenheit zu tun, weil Holz halt nicht mehr so leicht transportiert werden kann und das generell halt schwierig ist mit der Logistik international im Moment. Ja, aber das fand ich wirklich hart, dass sich da alle einfach hingestellt haben und alle eiskalt gelogen haben. Die Preise sind im Keller und es ist einfach offensichtlich nicht so. Und jeder weiß, dass es nicht so ist, aber okay. Es guckt sich halt keiner an, außer ich. Politiker funktionieren halt. Wenn ich sehe Wald, dann kriege ich die Herzchen im Auge und denke mir, ach, der Wald ist so schön. Die Politiker sind halt noch nicht in Echtzeit, weißt du? Die arbeiten noch mit den Waldpreisen von vor 3 Monaten, die ihnen ihr Referent aufgeschrieben hat, als sie wussten, dass sie da eine Rede halten müssen. Ja, vor 3 Monaten waren die Holzpreise auch schon gut dabei. Ja, noch nicht so, aber nicht auf historischen. Aber ich habe einiges Holz hier, mein Schrank. Im letzten Monat haben sich die Holzpreise nochmal verdoppelt, ungefähr. Also nur mal so um. Da freut sich Familie von und zu. Dass die Holzpreise im Keller sind. Da freut sich die Familie von und zu Gutenberg. Die haben doch riesige Waldländereien. Ja. Meinst du, die forsten sie jetzt ab, ja? Altholz muss beseitigt werden. Altholz muss weggeräumt werden. Ja, die Weltraumaffen, euer Platz für die Wahrheit über den Wald. Genau, lasst euch nicht, also wenn es um Wald geht, da habe ich auch kein Pardon und das konnte ich dir nicht durchgehen lassen. So eine dreiste Lüge. Ich meine, bitte, ich gönne euch ja das Geld, ihr Waldbesitzer. ne, von dem CO2-Topf, da können wir uns sowieso drüber streiten, aber bitte versucht doch nicht, die Leute so zu verarschen. Trinkt mehr Waldmeister-Limonade. Historisch niedrige Preise, also wirklich. Ja. Oh, ja, der Bund der Steuerzahler kritisiert die Computerspielförderung. Das ist mir diese Woche aufgefallen. Und dieser Herr, den wir hier sehen, das ist der Chef vom Bund der Steuerzahler wohl, der Herr Holznagel. Das ist auch eine gute Überleitung vom Wald. ja, und im Endeffekt, also ich meine mich auch zu erinnern, dass diese Games-Wirtschaft-Zeitung, ich glaube, die haben auch was mit diesem Computerspielpreis und so zu tun, weil unter anderem wird hier kritisiert, dass dieser Computerspielpreis von der, ja, von der Bundesregierung, glaube ich, auch gefördert wird, und der Bund der Steuerzahler hält das für Verschwendung und meint, die sollen das doch selber bezahlen, wenn sie sich da irgendwie eine Gala irgendwie schmeißen wollen, und das bin ich durchaus, sehe ich eigentlich auch so, also. Und das war ja auch in den vergangenen Jahren eher so eine Cringe-Veranstaltung. Ja, wo da jetzt nicht so der Mehrwert irgendwie war. Und aber hier dieses Branchenblatt Games-Wirtschaft rechnet hier dann natürlich in diesem Artikel vor, dass diese Förderung, die sie machen wollen, in Höhe von 250 Millionen an Computerspiele Hersteller, dass die natürlich sich total lohnen wird, weil das ja dann auch alles Jobs schafft und das ja dann alles sozialversicherungspflichtig ist und das natürlich dann sich total lohnen wird und das ja überhaupt gar keine Verschwendung ist. Wobei, wo der Steuerzahlerbund auch selber gesagt hat, dass es, wie glaube ich hier stand, wenn der Staat eine bestimmte Branche gezielt fördert, greift er damit gezielt in den Wettbewerb ein zugunsten einer Branche und auf Kosten der Steuerzahler und anderer Unternehmen, das ist vor allen Dingen wichtig hier, anderer Unternehmen, die nicht in den Genuss der Förderung kommen, aber dafür zahlen müssen. Und ich denke mal, diese anderen Unternehmen, die werden sich dann mit Sicherheit auch innerhalb von der Branche selber finden. Weil ich mir kaum vorstellen kann, dass sie sich in ihre Förderung reinschreiben, irgendwer, der da mit einem besonders wirtschaftlichen Konzept um die Ecke kommt, der wird diese Förderung erhalten, sondern die werden sich da sicherlich in ihre Förderung reinschreiben, jemand, der unsere Gesellschaft weiterbringt durch Hinweisen auf die Missstände, die wir hier haben im Sinne von Sexismus und Rassismus und was weiß ich nicht was. Der wird da irgendwie in Genuss dieser Förderung kommen. Aber das ist jetzt nur meine Vermutung. Und wir fördern doch ständig irgendwelche Branchen. Wir haben letztens erst die Zeitungsverleger gefördert. Wir fördern die Industrie mit niedrigeren Strompreisen und Entlastung bei den CO2-Geschichten für den Übergang. Wir fördern die Autoindustrie. Wir fördern alles. Was soll das denn? Ja, ich weiß nicht, was der Bund der Steuerzahler dazu dann zu sagen hat, aber ja, aber siehst du das nicht auch kritisch, dass sie da irgendwie Geld reinschmeißen wollen, weil, also, ich gehe nicht davon aus, dass das irgendjemand bekommt, der dann damit was Wirtschaftliches anstellt. Ja, da müssten halt Kriterien und sowas her, ja, auf jeden Fall. Aber also, Ich finde das schon okay, einem Wirtschaftszweig, der am Wachsen ist und der auch Rendite verspricht an vielen Punkten. Wir fördern auch Filme, also wir fördern ja Kultur. Also das finde ich schon in Ordnung. Über die Höhe des Betrags kann man sich natürlich streiten. Ja, das so. Mit der Filmförderung ist natürlich genauso ein Problem, ne? Also da gab's vor zwei Wochen auch eine interessante Bundestagsdebatte, also zumindest das, was der Herr Jung von der AfD da gesagt hat, war mal wieder ganz gut, weil das war nämlich auch so ein Kulturförderungsding und für die Filmförderung, die wollen da irgendwie was verlängern, was jetzt ausläuft oder so. Und er hat halt auch gemeint, so ja, das ist alles wirtschaftlich nicht tragbar und ja, in vielen Fällen dann halt irgendwelche ideologischen Kleinstprojekte, die man irgendwie gut findet. Und da buttern wir dann irgendwie die Knete rein. Und das könnte man alles irgendwie besser machen oder halt, dann werden halt irgendwelche, also er meinte, glaube ich, dass man das lieber bündeln sollte und dann richtig Geld in irgendwelche Sachen stecken sollte, die auch wirklich ja einen Erfolg irgendwie versprechen. Und nicht halt eben, so wie das jetzt halt gemacht wird, irgendwelche Projekte, die halt wirtschaftlich nicht tragbar sind. Aber halt Virtual Signaling. Ja, genau, ja. Wobei man bei diesen Sachen halt eben heutzutage auch sagen muss, so, es ist ja alles nicht mehr so teuer, ne? Also klar, irgendwie die Leute natürlich zu bezahlen, die so einen Film machen, das kostet schon Geld, aber irgendwie eine Kamera sich zu kaufen, mit der man gut filmen kann und ein paar Mikrofone oder so, das kriegt man eigentlich für unter 10.000 Euro hin, ne? Und ja, ich denke eh jetzt Film, seit es diese Drohnen gibt, ist doch eh Film eigentlich praktisch, kostet nichts mehr. Ja, lauter solche Sachen. Ne? Und insofern weiß ich halt auch nicht, warum man da dann so viel Geld reinbuttern muss in solche Projekte, die man ja durchaus auch so dann halt machen kann. Oder Crowdfunding, ne? Man haut halt einfach ein paar Leute an, die da so ein Liebhaberprojekt da irgendwie wichtig finden. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und auch selbst wenn man dann da irgendwie welchen politischen Blödsinn da irgendwie verzapft, solange wie das mit dem von dem Geld von den Leuten ist, die das da einem geben wollen, dann warum nicht? Ne? Aber ich meine, der Chat sagt ja, es gibt ja auch schon wirklich erfolgreiche deutsche Entwickler. Also Shadow Tactics wird hier genannt oder Daedalic mit den Adventures. Ich würde noch hier Anno hinzufügen und solche Geschichten, auch wenn das inzwischen ein Teil von Ubisoft ist, wird es ja immer noch in Deutschland produziert. Ja. Also es gibt schon Erfolgsgeschichten, aber natürlich hätte ich auch die Angst, dass auch hier wieder, wie auch schon der Chat gesagt hat, dass dann halt die Diversitätschecklisten und sowas mitkommen, und das halte ich dann halt wieder für uns. Ja, zum Beispiel, was hier dieser Verband hier an der Seite anhängt als neue Jobangebote, Games Career, also da erinnere ich noch, die Dame, die da von Games Career irgendwie die Vorstandsdame ist oder so, die hatten wir ja in der aktiven Gamer-G-Zeit hier häufiger, weil das nämlich auch so eine Ideologin halt eben ist. Und die ist Chef von so einem Ding, Vermittlung halt eben für Jobs in der Branche. Und das sieht man ja auch an diesen ganzen Gender-Sternen, die hier sind, ne? Also da, das ist schon so ein bisschen Ideologie will Fuß fassen in dem Kram, so, ne, das ist nicht so wirklich nur Wirtschaftlichkeit und künstlerische Freiheit oder so, was die Leute hier machen, ne, also da hat schon so eine ideologische Gruppe ganz schön Fuß gefasst in diesem Bereich, und dem würde ich jetzt nicht unbedingt noch Geld in Rachen schmeißen wollen von der Allgemeinheit, damit sie da ihre nicht tragbaren Sachen machen können und den Leuten auf der Nase rumtanzen und denen sagen, was für Arschlöcher sie sind in ihren Spielen. Na, also das können sie schön von ihrem eigenen Geld machen. Ja. Zumal Spiele machen halt inzwischen wirklich so einfach und so für jeden greifbar mit kostenlosen Mitteln realisierbar ist. Da sollte man eher so Wettbewerbe fördern und sowas, damit junge Leute irgendwie so Game Jams ausrichten, damit junge Leute irgendwie Spiele machen und angeregt werden, sich die Möglichkeiten in dem Bereich anzugucken. Also da würde ich das Geld eher besser anlegen. Aber da hast du halt auch wieder, siehst du ja bei den Indie-Spieler-Awards in Amerika, hast du auch wieder die Gefahr, dass das halt sofort vereinnahmt wird. Ja. Im Wald gibt es kein Internet. Genau. Tja, ab in den Wald. 2,5 Stunden habt ihr noch. Aber nicht abholzen, auch nicht, wenn der Preis gerade oben ist. Ja, bitte keine. Ja, auch wenn der Holzpreis gerade groß ist, lasst den Wald stehen, wir wollen ihn noch weiterhin genießen. Ja. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Genau. Lasst euch nicht gendern. Jede Woche wird irgendwie das, was der Freiheit dient, weniger, und das, was ihr schadet, mehr, habe ich das Gefühl. Ja, leider. Aber wir appellieren an die Vernunft. Genau. Denkt an den Popper. Und ja, bis nächste Woche. Und kauft schämlich, kauft Knicklicht, kauft Wir sollten langsam so ein Affenbuch-Fanset-Paket packen. Geht auf that safe space. Da dürfte auch nach 12 Uhr noch sein. Ja, OPEX, falls allein. Du das hörst, wo bist du? Wir vermissen dich. Ja, und Maske tragen vorm Computerbildschirm. Sonst kommt Big Brother. Lasst euch gut gehen.